In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt, nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Passt. Passt oder? Passt. 1,59. Ja. Wollen wir Best of Three machen? Ja, machen wir weiter. Pocho, was ist diese Woche im Knorr-Sortiment im Angebot? Ich nehme das passende Produkt für deinen Lebensstil heraus. Die Knorr-Feinschmeckersoße, ehemals 85 Cent. Ja. Jetzt? Ein ganz komischer Preis, 56. Ja, ja. Du bist einfach eine geile Sau. Ja. Absolut richtig, goldrichtig. Die letzte Frage. Ich gehe mal ganz tief ins Regal. Ja. Pocho, halt dich bitte fest. Ja, ja. Schweinebratwurst. Salsiccia. Ja. Steht leider kein Ex-Preis. Ja. Muss ein neues Produkt sein. Ja. Pocho. Wie viel Gramm ist das? 400 Gramm Packung. Okay. 1,99. Bah! 1,89. Ja, verdammt. Bah! Ja, knapp daneben, ist auch vorbei. Ja, Pocho, bei mir geht es körperlich zu Ende, bei Pocho läuft im Job nicht mehr. Nun, ja, das stimmt. War's. Pocho, bei dir läuft im Job nicht mehr und ich weiß genau, warum. Ich weiß genau, warum. Ja, weil sie keine Spitzenleistung bringen. Genau deshalb. Kann er nicht mehr. Deswegen. Pocho hat mir auch erklärt, warum jetzt die Uhr bei ihm beim Aldi wirklich gegen ihn tickt. Das ist, weil es jetzt in der neuen Tiefkühlabteilung nicht nur ein unteres Segment gibt, sondern auch ein Oberregal, was TK ist. Und da hat der Pocho mir gerade gebeichtet, das kann er nicht mehr. Nee, das kann er nicht mehr so gut. Wegen Rücken oder was? Wegen Rücken, ja. Musst du dich vor allen Dingen auch so vorbeugen. Da musst du jetzt überall so ein, wie heißen die Dinger, mit denen man Treppen hochfahren kann? Lifter, Treppenlift meinst du? Genau, durch den ganzen Lidl legst du den. Oder wie im Baumarkt diese fahrbaren Hebebühnen. Fahrbaren Huren sind? Hebebühnen, ist ja doch mal auf. Ja, bist ja auch krank. Oh, ich bin so krank. Mann, und erkältet bin ich auch. Unfassbar. Ja, das sind die Emotionen, die einfach uns auch. Wollte ich gerade sagen, emotional echt jetzt viel, ne? Gladbach in der tiefsten Krise seiner Vereinsgeschichte. Dortmund ja auch. Da ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die eigentlich absteigen. Bis sie absteigen, ja. So wie es dargestellt wird, ne? Ja. Schon spielen sie unentschieden und fliegen im DFB-Pokal raus. Ja. Moment mal. Du sagst das so, das ist ja nicht nur das. Das waren ja desolate Spielminuten. Das, im Endeffekt ist es ja ein Wunder, wie die Mannschaft überhaupt auf Platz 1 gekommen ist. Ja. Also das ist mir unerklärlich, die Bayern so gut wie immer, also sind im Endeffekt kaum noch zu stoppen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Liverpool weggefegt wird. Ja, genau. Ich denke auch. Dass da einfach mal der Hummels und der Boateng anfangen dürfen und vielleicht vorne im Sturm irgendwie so ein Talent. Ja. Ja, aber ein A-Jugend. Noch nicht mal eins aus der... Alfonso Davis. Als Sechser, meint der Chris. Als Sechser. Einfach mal was Neues probieren mit dem Jungen. Ja. Auch mal Dinge ausprobieren. Mut haben. Warum nicht? Und neu ans Tor stellen mit nur einem Bein. Oder was er hat. Hat er zwei? Der hat er. Hat er? Das habe ich mir schon immer gefragt. Wer ist eigentlich erlaubt, dass man den Torwart, wenn er ganz lange Arme hat... Ja. Mit den Beinen oben an Pfosten, an Latte hängt, wie in diesem George Michael Video Freedom, so dass der so pendeln kann, so hin und her. Wäre das eigentlich erlaubt? Naja, oder ich frage, wer pendelt den? Ja, er selber. Ja, ach so, er selber? Ja. Er kann doch pendeln. Oder so eine Tippkickstange dran machen, ne? Kann er sich ja selber anschubsen. Da hast du aber deine Jugendfußballkarriere nicht zu Ende durchgedacht. Ich hatte nie eine, deswegen. Stell dir doch mal vor, dass du dich da einfach oben mit den Händen an der Latte hängst. Ja. Und unten pendelst. Und da musste er im Prinzip. Der hatte Dreibeiner. Da musst du im Prinzip dann den nur so wie ein Propeller, dass du den nur so immer schwingen und dann kannst du nur hoffen, dass der Stürmer nicht eines der Ecken trifft. Also unten rechts, unten links, oben rechts, oben links. Ja. Weil du hast ja nun mal einen runden Penis. Also der schwingt ja wohl runden. Der schwingt ja propellerartig. Und du kannst ja nun die Ecken nicht ganz, ganz ausfüllen. Das ist natürlich eine Achillesferse in deinem Fußballstil. Richtig, das stimmt. Müsste ich vielleicht noch das ein oder andere Ei mit dazu nehmen, dass es dann einfach alles dicht ist da am Tor. Aber hast ja immer einen ganzen Sack voll, ne? Ja. Ihr habt meinen Gag gerade so abgewiegelt. Na, weil Dortmund doch im DFB-Pokal rausgeflogen ist und am Wochenende in der Bundesliga unentschieden gespielt hat und schon saß der Trainer nicht mehr auf der Bank, wisst ihr? Ja? Oh, ja, der ist gar nicht so schlecht, stimmt. Ja, das sind erste Anzeichen. Ich finde auch, in Dortmund merkt man einfach, die sind dem Druck nicht gewachsen. Die sind nicht reif. Die sind einfach noch nicht reif. Nee, die sind nicht reif. Gladbach genauso wenig? Gladbach, ja. Nein. Darauf hat nicht man doch nur so gewartet, oder? Nee, wir brauchen aber nicht drüber reden. Eingetreten. Nö. Ja, eigentlich müsste man jetzt drüber reden. Ne? Nee, überhaupt nicht. Da gibt's für mich nichts drüber zu reden. Wir sollen froh sein, wenn sie Fünfter werden. Und selbst dann rede ich noch nicht mal drüber. Es hat sich doch nichts geändert. Ah, ja, versteht's. Außer Bayern, die natürlich jetzt marschieren und marschieren. Das war so beeindruckend, wie die Schalker errungen haben, du. Da hat der Schalker, hat der im Endeffekt alles in die Waagschale geworfen. Und weißt du, was noch beeindruckender ist? Die Präsenz von Bratzu Salihamidzic, wie er Partei ergreift und Didi Hamann angreift. Und das ist so ein toller Mensch. Selbst Rudi Assauer, der hat wirklich bis zur letzten Sekunde hat er alles rausgehauen, was noch ging. Ja. Der hat letztendlich sein Leben aufs Spiel gesetzt gegen die Bayern und am Ende verloren. So. Also das muss man alles hier mal mit anführen. Aber nochmal. Es war letzten Endes dann einfach der altbekannt gute FC Bayern, der im Endeffekt jetzt schon wieder die Liga dominiert. Ich frage mich wirklich, wann kürt ihr den Meister? Ja, März oder wird es vielleicht sogar der Februar noch sein? Ja. Also, ich glaube, die werden auch Meister, wenn die einfach so weiterspielen wie jetzt. Rückwirkend. Ja, eben. Die kriegen die Punkte noch zusätzlich anerkannt, die sie bis jetzt verloren haben. Ja. Weil das die einfach schlecht in Form waren. Das muss man ja auch mal beachten, dass der Hummels da erkältet war und so. So, ich bring's mal auf den Punkt. Ja. Nachträglich würde ich den BVB für die Leistung jetzt vom Samstag die Herbstmeisterschaft aberkennen. Ja. Das ist wirklich kann gut sein. Ja. Übrigens, der Edin Tadic oder wie der Co-Trainer heißt von Dortmund, von Lucien Favre. Ja. Wie heißt der? Ich dachte, das wäre der Diktator aus Jugoslawien, den du gerade meinst, nicht? Ja, der auch. Aber der kann ja auch nicht so trotz nebenberuflich der Co-Trainer sein. Ja, das ich weiß nicht, wie der Co-Trainer von Lucien Favre heißt. Lucien Favre. Auf jeden Fall hat er in der Pressekonferenz gesagt, das fand ich auch sehr schön, dass sie ganz altmodisch miteinander kommuniziert haben über Telefon. Und über Telefon? Und nicht über Twitter und Instagram. Da habe ich mir gedacht, wie geil wäre es eigentlich WhatsApp gewesen. WhatsApp und Twitter, hat er gesagt. Über was? WhatsApp und Twitter, hat er gesagt. Ach, WhatsApp und Twitter. Wie geil wäre es gewesen, wenn Favre das einfach getwittert hätte, was er verändert hätte wollen. Und der alle öffentlich sozusagen. Ja, genau. Transparent. Ja, das ist eine gute Idee. Oder? Das wäre doch geil gewesen. Aber wie twittert er seinen französischen Dialekt? Ja, immer so eine kleine französische Fahne. Ja, so eine Emoji-Fahne, so ein Baguette hinten dran oder so. Baguette? Ich habe gesagt Baguette-Boden, nicht Baguette-Boden. Ja, aber das muss ich jetzt hier wirklich nochmal ganz kurz ausschlachten. Ich fand es wirklich wieder merkwürdig, diese Berichterstattung nach dem letzten Spieltag. Also bei Vontora und auch beim Doppelpass hat man sich ja inzwischen dran gewöhnt, dass es halt wirklich eigentlich immer enorm plakativ ist, was da so rauskommt dann. Aber ja, es war ja beim aktuellen Sportstudio nicht großartig anders. Also da wurde ja im Endeffekt auch schon darüber gesprochen, dass Dortmund jetzt die große Flatter bekäme. Ja, ja. Wo ich mir halt denke, ey, wo kommt denn sowas her? Also ich kann es mir halt überhaupt nicht erklären, wenn eine Mannschaft, ich glaube, jetzt nach einer halben Ewigkeit mal wieder eine Schwäche gezeigt hat. Natürlich haben die das Düsseldorf-Spiel verloren, aber da hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, dass die gedanklich schon in der Winterpause waren. Also das kann ich mir noch irgendwie erklären, wie es dazu kam. Und jetzt war es halt wirklich auch wieder so eine Unkonzentriertheit. Eigentlich eine perfekte Leistung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die können auch 5-0 das Spiel gewinnen, dann reden wir überhaupt nicht. Aber jetzt wird so getan, als ob die Mannschaft wirklich am Druck zerbrechen würde. Ja. Das ist so ein Quatsch. Noch also wo kommt denn das her? Ich weiß nicht, das ist einfach nur... Das scheint so, als wenn einfach, es ist eine neue Woche, die Schranke ist gefallen, wir müssen neue Schlagzeilen irgendwie produzieren oder generieren. Letzte Woche haben wir zum selben Zeitpunkt darüber geredet, dass der FC Bayern ja nun völlig hinten weg wäre im Meisterschaftsrennen, als wir noch 7 Punkte hinten dran waren. Da war es ja noch alles völlig schrecklich ohne FC Bayern und jetzt sind wir 5 Punkte dran und jetzt ist es ja fast schon, jetzt wartet, und die meisten Leute sagen ja, es sind ja nur 2 Punkte, weil der direkte Vergleich kommt ja noch, also 2 Punkte, die holen wir auf jeden Fall, also du kannst es so, das ist so reaktionell, das Geschäft, das ist unglaublich, ich glaube, man möchte einfach nur Klicks generieren, das ist es. Ja, ja, gut. Da kann ich sogar leben, wenn du dich hauptsächlich jetzt auf Online-Artikel und so versteifst, da kann ich wirklich noch damit leben, das habe ich gestern, ich hatte gestern einen tollen Gast bei STR und da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen, dass halt eine Überschrift für eine Folge, die etwas reißerisch ist, einfach deutlich mehr Klicks generiert als eine normale, vielleicht passende Überschrift. Also deswegen, ja, kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich mich als Experte, was ja auch, also es ist ja auch eine Begrifflichkeit, die müsste man schleunigst mal ändern. So, als wenn die Experten Perücken tragen. Gott. Ja, also wenn du da als Experte sitzt und dann ins selbe Horn bläst, das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Wie gesagt, als Redaktion, wie Hamann Klicks braucht. Ja, ich meine, das ist sowieso merkwürdig. Wie soll ich es beschreiben? An und für sich, finde ich, sagt er viele richtige Sachen. Ja. Aber weil er so oft zu Dingen gefragt wird, kommt halt dann auch oft mal was Dummes dabei raus. So. Mhm. Und dann schadet er, glaube ich, seiner eigenen Reputation. Mir hat sehr, sehr gut gefallen, als er wirklich dann nur bei Sky 90 war es, glaube ich, zu Beginn zu Gast war und nicht noch bei den Sonntagsspielen, nicht bei Vontora, sondern wirklich nur bei Sky 90 ab und zu mal seinen Senf dazu gegeben hat. Da kam, glaube ich, viel Sinnvolles dabei rum. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass er plötzlich auch sich in so einem komischen, fast schon Assi-Kampf mit Brazzo Salihamidžić wiederfindet. Das ist ja wirklich. Aber das ist ja nicht unter seinem Niveau. Das fing doch letzte Woche schon an, als Reschke zu Gast war bei Sky 90. Und er gesagt hat, dass der VfB viel zu stark ist, um abzusteigen. Wo ich mir denke, das ist doch genau die Gefahr, die der VfB Stuttgart hat. Der VfB Stuttgart ist nicht zu stark, um abzusteigen. Es gibt nur noch 2 Blödere, die noch blöder sind als der blöde VfB Stuttgart. Und diese Aussage, das war mir klar, dass ihm das um die Ohren fliegt. Da hat er sich ja dann auch entschuldigt, er hat ja die Aussage revidiert dann im Nachhinein noch, aber und dann jetzt auch noch die Aussage, dass Lewandowski ein Problem wird für den FC Bayern, ich weiß nicht, ich glaube, dieses Problem hättet ihr beide ganz gerne, na gut, Alassane Player, ja, ich weiß, es ist sowieso der aber größte, wenn aber, aber wenn du es nur unter dieser Überschrift zusammenfasst, was ja die meisten tun, ja, dann gebe ich dir absolut recht, dann ist die Aussage Quatsch, aber so wie er es ausgeführt hat, konnte ich es nachvollziehen, was er meint. Ich habe zwar eine andere Meinung zu dem Thema und bin da eher bei dir, aber im Prinzip ist die Äußerung, die er da getroffen hat, jetzt nicht so weit hergeholt. Wenn ich einfach nur die Überschrift lese, Hamann behauptet, Lewandowski würde zum Problem werden für den FC Bayern, ja, dann würde ich auch denken, ja, Alter, was laberst denn du da? Also das ist im Endeffekt der Spieler, der über die letzten Jahre hinweg noch am konstantesten die Leistung gebracht hat und auch in dieser Saison, aber so wie er es vorgetragen hat, ist es für mich wiederum nachvollziehbar. Wobei ich übrigens, das muss ich auch noch abschließend sagen, ich habe es schon mal zur WM-Zeit erzählt, ich unterstelle dem Lewandowski nicht, dass er ein extremer Egoist wäre und sowas, sondern das ist ein motherfucking Profi. Ja, der den optimalen, idealen Erfolg möchte für sich und alles dafür tut und natürlich angepisst ist, wenn er innerhalb der Mannschaft ein paar Leute mit durchfüttern muss, die nicht bereit sind, ähnlich zu arbeiten wie er. Ich glaube, das ist sein Problem. Aber Ricky, das ist ja auch das Schöne oder eben Blöde an diesem Sport, dass du, egal für welches Lager du Partei ergreifst, du hast immer genug Munition, um es bis aufs Blut zu verteidigen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, okay, Hamann sagt, dass er der ultimative Egoist ist und ich sage dann, ja, als Neuner musst du das auch sein. Ja, kann man so sagen. Du kannst jedes Argument immer aushebeln, gerade beim Fußball. Ja, das stimmt. Du kannst ihm natürlich vorwerfen, dass er letztes Jahr in der Champions League in den entscheidenden Spielen nicht so überzeugt hat. Kann man aber auch wieder sagen, gut, wer hat denn da so überzeugt bei den Bayern? Ich meine, da gab es diesen Patzer von Ulreich, der ganz entscheidend war. Ja, dann gab es, wer hat den Pass nochmal zurückgespielt? War das nicht Rafinha? Nee, wer war denn das nochmal? Hummels oder Rafinha? Also irgendjemand hat ja den Pass wahrscheinlich dann auch gespielt, also kann man dem jetzt auch wieder einen Strick draus drehen. Ja. Also ja, ich bin da ganz bei dir und ich verstehe halt nicht, warum sich diese Menschen, so wie zum Beispiel die Hamann, sich auf so ein niedriges Niveau begeben. Das verstehe ich einfach nicht. Also das hat er gar nicht nötig, weil seine Aussagen sind zum großen Teil einfach eigentlich zumindest mal nicht ganz falsch und nicht so plakativ. Und ich finde, in dem Moment, wo er sich jetzt auf dieses Niveau begibt, ja, diskreditiert er sich selber ein Stück weit. Ich hätte das gar nicht kommentiert an seiner Stelle mit Salihamidžić. Das hätte ich weggelacht. Ja, sind wahrscheinlich. Ja, aber jetzt mal, du siehst aber auch daran, dass er, ja, ich verstehe die Aussage von Ricky auch und die das wäre auch die coolere Aktion vielleicht gewesen. Nichtsdestotrotz kommt er ja durch diese Art und Weise der Provokation, die er damit leistet, schon an einen Punkt, wo er natürlich auch der Hauptgesprächspartner der Sendung ist. Und ja. Du willst und er will ja auch irgendwo im Rampenlicht stehen, sonst macht man so eine Sendung ja nicht. Logisch. Ne? Und von daher ist das schon auch keine schlechte Taktik. Also so Know Your Enemy ist schon richtig. Also ich fand das schon okay. Ich finde das gut, wenn er sich mal gegen den richtet. Weil der Salihamidzic, der braucht einfach mal einen, der ihm richtig, aber richtig aufs Maul haut. Ja, das war ja das Peinlichste, was ich je gesehen habe, dieses Interview. Der stand dann da original wie ein Fünfjähriger, der sich selber. Ja, vor allen Dingen pusten zusammenreißen musste. Man hat ja richtig gesehen, wie er so gepumpt hat und seine Arme immer die ganze Zeit so komisch bewegt hat. Du hast richtig gespürt, dass in ihm eigentlich gerade so ein Prozess im Gange ist, dass er jetzt irgendjemanden mal schubsen möchte oder wenigstens mal so anspucken oder so. Und ich fand's, das muss ich auch noch sagen, dann natürlich wahnsinnig peinlich von Sky, wie sie dann das Thema für sich dann versucht haben zu nutzen und gesagt haben, ja, der Mann, der für klare Aussagen steht und immer klare Kante zeigt und so. Das finde ich halt so peinlich. Und wer ist das, Hamann oder wer ist das? Ja, Hamann, der Mann, der für seine kernigen Aussagen bekannt ist. So ein Schwachsinn. Der Typ hat auch noch nie richtig kernige Aussagen getroffen oder so. Also dafür steht für mich Hamann nicht, ganz im Gegenteil. Nee, ja. Sondern ich habe eher das Gefühl, dass er sich darüber Gedanken macht, was er so erzählt und das dann auch ganz gut formuliert bekommt und es Sinn ergibt. So, aber es ist doch jemand, der einfach mal lospoltert und einen raushaut. Also das ist auch wieder so eine Art und Weise, aber gut, was erwartest du von einem Sender, die sich original ja bei der Vorberichterstattung am Spieltag da hinsetzen und sich so Affenperücken aufsetzen? Es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es anscheinend wirklich passiert ist und dass es kein Photoshop war. Nein, erst als du es getwittert hast, wusste ich, es ist wirklich ein Journalist im Hause hier, dem glaube ich das. Ja, nicht nur ein Journalist, der streckt ja seine Fühler in alle Richtungen aus. Alle. Also wenn man wirklich sagt, dass Freddie Mercury, der ja im Moment in aller Munde wieder ist durch den tollen Film Bohemian Rhapsody. Ja. Der ist aber leider tot, muss ich dir sagen. Ja, danke schön, dass du mir etwas über Rockmusik erzählst. Das ist sehr nett von dir. Und auf jeden Fall Mama ist es Mia. So. Mama Mia! Und jetzt ist es offiziell. Capital Bra ist erfolgreicher als Michael Jackson und ABBA. Wer hätte das mal gedacht, dass meine Tochter in der Welt groß wird, wo Capti der erfolgreichste Musiker auf diesem Planeten ist. Ist es ein Abziehbildchen. Es ist ein Abziehbildchen, was da passiert in der Berichterstattung. Es ist Joey Mercury ist ein Abziehbildchen von wem? Vergiss es. Ja, also ich pflichte dir bei. Ja. Ich muss dazu sagen, ausschlaggebender Grund war natürlich Philipp Jordan, der gesagt hat, ich soll der Joe Rogan Deutschlands werden. Aber jetzt. Du kiffst doch gar nicht. Ja, aber nur weil ich niemanden kenne, der mir was verkauft. Eigentlich bin ich voll dabei. Also gedanklich bin ich einer der größten Kiffer, den es überhaupt gibt. Jeden Morgen stehe ich auf mit Lee Scratch Perry und fliege einfach mal direkt zu meinem Truck. Ist so. Ja. Es ist so. Da bekommt der Ausdruck Highway gleich eine ganz andere Bedeutung bei dir. Fums. Rinjauen, Fums, hat er einen rausgehauen, du. Geil. Aus der Hüfte hat er geschossen. Ja, einfach so kam die. Wahnsinn. Aber wollen wir doch mal wirklich zu dem Thema kommen, was wirklich in dem, ich war sehr also kurzfristig auf dem Teamspeak, weil ich heute einkaufen war mit meinem Dad und so und dann sagt, geht's? Ja, geht so. Also die, es geht in normalen Schritten voran, um es so zu nennen. Klingt und zumindest mal ganz okay. Ganz okay, genau, sagen wir es so. Und hab's dann wirklich sportlich so und auch Twitter-technisch nichts mitbekommen und dann sagt auf einmal Chris so einfach so im Nebensatz, meinst du eigentlich, der Ricky macht eine Sondersendung? Sagt, SDR gestern, aber super Ausgabe, muss mal reinhören und so. Ja, das hast du nicht gesagt, du arschkriechende Nutte. Man muss ja auch ein bisschen journalistisch. Das ist eine miese Nutte. So. Hat er nicht gesagt. Aber er hat's gemeint. Ja, aber die Wahrheit war eine ganz andere. Und auf jeden Fall gehst du dann dahin und sagst ich sag, warum denn? Der hat doch SDR gemacht. Ja, wegen der Rechteentlastung. Ich hab's nicht mitbekommen. Ja. Ich hab's nicht mitbekommen. Und es ist ja wirklich so, dass du da Orakelfähigkeiten bewiesen hast. Und jetzt abschließend muss man fragen, Ricky, kannst du es bestätigen? Ja, nach was meinen Informationen. Was hier Kicker oder Sky? ist das, Post-it? Müsste das, also nach meinen Informationen ist das sofort, ja, ab jetzt. Okay. Dann kann, ist verified, dann mache ich einen Haken hinter, okay. Schönes Zitat, Ricky, schönes Zitat. Ja. Ah. Jetzt an die Mercedes-Straße kommt, Poncho. Kannst du bitte nochmal das Zitat nochmal genauso bringen und bitte auch durch 2-3 Seiten Papier blättern? Ja, ich habe tatsächlich geguckt, ob ich irgendwo Papier habe. Ja, nach ist das... Ist das sofort? Ja. Die Grenzen sind offen, ey. Ja, ja. Also ganz ehrlich, ich habe natürlich eine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich wirklich eine Sonderausgabe machen soll. Ja. Aber erstens mal ist mein eigentlicher Gesprächspartner, der Butze, erkrankt und wäre dann nicht direkt einsatzfähig gewesen. Und zweitens habe ich mir gedacht, nee. Das muss er erstmal sitzen lassen, weil die erste Reaktion ist eigentlich meistens falsch. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt zum Thema VfB Stuttgart. Und ich muss mir darüber erst Gedanken machen, wie ich das jetzt finde. Weil das sind so viele Informationen auf einmal. Ich werde mir die Pressekonferenz auch noch ein zweites und ein drittes Mal anschauen, weil man natürlich versucht, zwischen den Zeilen irgendwie was noch mitzubekommen. Aber so ein paar Fragen stellen sich mir schon. Aber fürs reißerische Erstreaktionswerk da bist du hier genau richtig, ist Dieter doch eigentlich genau die richtige Plattform. Ja, um mit zwei Worten zu sagen, ist, ihr habt den Idioten vom Hof gejagt jetzt, ja? Ja, es war auf jeden Fall der richtige Move, so möchte ich es mal sagen. Obwohl das heute. Also aber der Fisch stinkt vom Kopf aus, oder? Ja, ist richtig, aber das ist das größere Problem. Du kannst ja nicht den Präsidenten entlassen, der kann ja nur zurücktreten, oder du musst ihn abwählen, was extrem schwierig ist, wenn du das durchsetzen möchtest. Ja, da kann ich jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen. Nee. Denn darfst du auch gar nicht. Rechtlich darf er das nicht. Ja. Also ich möchte es mal so ausdrücken. Ja. Exklusivrechte sind halt bei STR. Ne? Nee, das wird... Oh, die sind doch höher. Nee, aber ich möchte es mal so ausdrücken. Es ist nicht völlig unwahrscheinlich, dass irgendwann mal eine Bestrebung gibt, Dietrich abzusetzen. Oh. Aber das ist schwierig. Deswegen... So ein wahrer Putschversuch, oder? Deswegen müssen wir das erstmal so stehen lassen. So. Das andere Thema ist mit Reschke aus meiner Sicht, wie gesagt, der absolut richtige Move. Das muss so kommen, weil du kannst nicht einen Typen, der jetzt schon so viele Fehlentscheidungen getroffen hat, nochmal eine Entscheidung treffen lassen und sei es nur die Entlassung des jetzt aktuell tätigen Trainers. Genau, darauf, ja. Genau diese Entscheidung würde ich ihm schon gar nicht mehr überlassen, geschweige denn einen neuen Trainer zu verpflichten, sondern ich finde es eigentlich so ganz vernünftig, dass man sagt, es muss jetzt der neue Sportvorstand kommen, der direkt dann auch seine Ideen verwirklicht. Und ich finde es auch sehr, sehr gut von Thomas Hitzlsperger, dass er mit Sicherheit aus der Not heraus auch sagt, er möchte jetzt erstmal schauen, wie das läuft mit Markus Weinzierl, weil unter Umständen erkennt er, dass das genau der richtige Mann ist, der halt vielleicht nicht mit Reschke funktioniert hat. Denn da gab es auch schon genügend Gerüchte, dass die beiden sich nicht mehr ganz grün sind. Und dass es vor allem in der Wintertransferperiode da deutlich andere oder unterschiedliche Interessen gab zwischen Reschke und Weinzierl. Da muss ich aber direkt sagen, dann ist es doch die falsche Herangehensweise eigentlich. Weil da kann sich ja jetzt nichts mehr ändern am Kader. Jetzt am aktuellen Kader kann sich natürlich nichts mehr ändern. Aber es wäre das Dümmste gewesen, jetzt mit Reschke weiterzumachen. Ja, ja, Sommer. Ja. Ich wollte auch darauf hinaus zu fragen, entsteht da jetzt das gleiche, dieses Modell Nürnberg gerade, dass der Manager bzw. der sportlich Verantwortliche erst entlassen werden muss, bevor der Trainer entlassen wird? Ich schließe nicht aus, dass Hitzlsperger irgendwann mal jetzt im Laufe der Saison Weinzierl entlässt. Das nee, ich meine jetzt so innerhalb der nächsten 2 Wochen, sagen wir mal. Das wird natürlich von den Ergebnissen abhängen, aber ich kann mir jetzt gut null vorstellen, Punkte in den nächsten 2 Spielen. Dann ist er wahrscheinlich weg. Also was heißt wahrscheinlich, dann ist er weg. Vor dem Spiel gegen Hannover ist dann spätestens Feierabend. Ich gehe aber davon aus, dass schon eine deutliche Niederlage gegen Leipzig jetzt ausreichen würde. Und die wird kommen, das sage ich dir, wie es ist. Die Stuttgart ist desolat. Also so schnell können die sich deswegen nicht ändern. Ich hatte heute schon einen Tweet auf dem Fingern, habe ich aber dann nicht losgeschickt, der lautete, die einzige Hoffnung, die ich jetzt noch habe, ist eine mangelnde Chancenverwertung von Leipzig, weil ich glaube, wenn die ernst machen, kann es echt übel werden. Also momentan sind das ja so mit die... Das war ja gegen Düsseldorf, das war ja beschämend. Ja, das brauchst du mir nicht sagen, das war wirklich... Also ich habe mir mehr davon angeguckt, als vom Spiel meiner Mannschaft. Und da wirst du auch direkt dann egoistisch, arrogant und Politik verdrossen. Da verlieren die einmal, guckt das schon nicht mehr. Das kam aber daher, dass ich zu der Zeit Videospiele gespielt habe. Als was denn? Gibt's doch nicht. Ja, Apex. Mario? Ja. Better than Maxi. Better than Maxi Eberl. Ja. Nee, aber das war wirklich desolat. Und das hat ja auch in erster, aber diese überraschende, konsequente, richtige Entscheidung, Reschke zu entlassen, kommt doch in dem Moment dann komisch einem vor, dem Außenstehenden, wenn es nicht das Ziel hat, den Trainer zu entlassen, weil sonst bringt's ja nichts, wenn man jetzt damit einfach, weil sonst, ne, es bringt ja der was bringt dir die Trainerentlassung? Also jetzt kurzfristig ist es ganz schwierig, da einen vernünftigen Trainer zu engagieren. Der muss der pure Feuerwehrmann kommen. Da muss so ein Magath kommen oder so. Aber das ist ja kein Feuerwehrmann. Also der sieht sich zumindest nicht mehr als Feuerwehrmann. Magath wäre wahrscheinlich, wenn das stimmt, dass er hier im Gespräch war, nur gekommen, wenn er gleichzeitig wieder so eine Managerrolle mit eingenommen hätte. So ähnlich wie... Kann er doch jetzt. Ja, das geht halt gar nicht. Du kannst so einen Typen, der so viel Geld bei anderen Vereinen einfach voll in den Sand gesetzt hat, jetzt nicht... gerade in dieser wichtigen Phase jetzt mit der Ausgliederung und so, hier ins Klinsmann. Das geht nicht. Ja, bei Klinsmann, das sind so Gerüchte. Dann wär ich Stuttgart-Fan. Ja, aber das Ding ist halt, warte mal, bis die Buddhas bei euch auf dem Trainingsplatz stehen. Vielleicht bewegen die sich mehr als die Spieler, wer weiß. Aber das Ding ist halt, mit Klinsmann, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ja, der wird natürlich ab und zu mal hier genannt, aber der hat halt noch nie in dieser Rolle gearbeitet. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, was ich da zu erwarten habe. Also, ja gut, aber wo setzt man denn Hitzelsberger denn jetzt, wenn man Hitzelsberger mit der Würde, oder andere Frage, entscheidet Hitzelsberger über die Trainerposition? Ja, er ist der Sportvorstand. Gut, also entlässt und stellt der den Trainer ein. Ja, das ist seine Tätigkeit. Das gehört zu seinem Aufgabengebiet. Genau. Gut, ergo würde der nächste Trainer, müsste das eigentlich ein Trainer sein, der Hitzelsberger in irgendeiner Form und Weise nahesteht, weil es naheliegend ist, menschlich gesehen, dass er natürlich niemanden auch mit dem Klinsmann zusammenarbeiten kann. Genau. Ich glaube, dieses Nahestehen würde ich streichen, weil ich Thomas Hitzelsberger doch schon für einen intelligenten Menschen halte und er würde sich vielleicht eher für einen Trainer entscheiden. Ja, aber er würde sich eher für einen Trainer entscheiden, der eine ähnliche Philosophie vertritt. Was nicht bedeutet, dass das automatisch ein Trainer sein muss, der sich sehr gut mit Thomas Hitzelsberger versteht. Weil ich glaube, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wenn du jetzt diesen Schritt gehst und sagst, du installierst einen neuen Sportvorstand, muss der sich intensivste Gedanken machen, wer der perfekte Trainer für das ist, was er in den nächsten Monaten mit dem VfB schaffen möchte. Und das ist, glaube ich, jetzt das ganz Entscheidende. Und vor allem muss es jemand sein, der das 100%ige Vertrauen nicht nur von Thomas Hitzelsberger genießt, sondern auch von allen, die da sonst noch ein Wörtchen mitreden dürfen. Allen voran natürlich Wolfgang Dietrich, weil der wird sich da auch weiterhin einmischen. Der wird sich nicht raushalten von heute auf morgen, obwohl es eigentlich das Richtige wäre, sage ich jetzt mal, wenn der mal die Füße stillhält. Aber jetzt ist halt entscheidend, wenn ich Thomas Hitzelsberger wäre, jemanden zu holen, der A, das umsetzt, was ich mir vorstelle, ja, mit dem VfB Stuttgart und B, dann natürlich auch Kredit bei den Fans haben dürfte. Also das heißt, du kannst keinen Gistol holen, selbst wenn das aus deiner Sicht ein guter Trainer ist, weil du genau weißt, wenn der 3 Spiele verliert, geht das sofort wieder los mit, ja, hier, war ja klar. Meinst du, den holen den Gistol nicht? Nein. Wen würden sie holen, deiner Meinung nach? Ja. Keine Ahnung. Okay. Also ich habe keine Ahnung. Das ist, ich sehe so ein Format Gistol, kannst du auch einen anderen Namen da reinsetzen, aber ich glaube, dieses Format, dieses Kaliber, das sehe ich beim VfB Stuttgart nicht mehr und nicht weniger. Ja, ich möchte das nicht generell ausschließen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die erste Wahl ist, weil für was steht Markus Gistol? Für nichts. Ja, exakt. Und das ist das Dümmste, was du in der aktuellen Situation machen kannst. Darum sage ich ja Modell Magath. Ja, aber das mit Magath, was mit so einem Trainer, der mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, als die Aufmerksamkeit von der Mannschaft wegzieht, weißt du? Ja. Aber der steht doch komplett für Antiquität. Das ist doch überhaupt nicht jetzt jemand, gebe ich dir recht, ja. Für eine modernen Tempofußball oder so. Und vor allem steht der nicht für eine Jugendarbeit, für eine Entwicklung, die der VfB unbedingt braucht, okay, nämlich wieder hin. Aber dann ganz kurz noch, bevor ich den Gedanken vergesse. Im Moment ist jede Trainerentlassung, die stattfindet, für mich so eine potenzielle Stuttgart-Trainer-Diskussion. Hast du das von Bernd Schuster mitbekommen? Nee. Bernd Schuster ist auch kurzfristig entlassen worden. Das gibt's ja überhaupt nicht. Wäre das eine Lösung? Kann ich nicht beurteilen. Hat der eine Verbindung zu Stuttgart? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er kennt die Stadt. Welcher Schuster überhaupt? Dirk Schuster? Nein, oder? Bernd Schuster. Schuster. Okay. Schuster und der Engel. Bei Dirk Schuster könnte ja auch noch sein, dass der bei Darmstadt rausfliegt. Die sind, glaube ich, war der in China oder was? Der war in China, Japan, Asien. Mhm. Also irgendwo hinterm. Hier sehe ich es gerade. Bernd Schuster schaltet nach Rauswurf in Dalian die FIFA ein. Ja. Wow. In China wurde er gefeuert. Ja, lustiger wäre natürlich gewesen, dass Bernd Schuster die FIFA ausschaltet. Aber ich sag euch mal, wie ich mir das jetzt vorstelle. Oh ja, das ist spannend. Also, ich habe es ja schon gestern in der STR-Ausgabe so ein bisschen. Bevor du das sagst, lass mich noch eine Frage stellen. Ja. Ich fand das ja wirklich löblich, dass ihr nach Korkut, wo die Situation dann nun auch schon ein bisschen prekär war, Weinziel geholt habt, der nun nicht als Feuerwehrmann irgendwie bekannt ist, sondern dass das schon ein Trainer ist, mit dem man was aufbauen kann. So habe ich das verstanden. Markus, dass ihr zwar den Impuls euch geholt habt eines neuen Trainers, aber auch diese Position so besetzen wollt, dass man mit dem auch in die Zukunft gehen kann. Und ich glaube aber, aktuell ist die Situation so ultimativ prekär. Ich glaube, jetzt schiebt erstmal eure Zukunft ein bisschen beiseite und kommt erstmal im Hier und Jetzt an, dass er die erstmal safe macht. Und ich glaube, da ist eher so ein, ich weiß nicht, ob das Magath macht, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, so ein alter, harter Hund, so eine alte Drecksau, die da den Ascasibas und so immer richtig schön in den Arsch tritt. Ich glaube, das ist das Einzige, was euch jetzt noch retten kann. Und Hannover 96. Ja, ich verlasse mich da, glaube ich, eher auf Hannover und auf Nürnberg als auf die Drecksau, die hier nochmal richtig schön, ja. Also ich persönlich, um jetzt nochmal darauf einzugehen. Für mich ist Weinz hier eben kein Trainer, auf den du jetzt da großartig, oder mit dem du was aufbauen kannst, weil der so eine Grundtugend vermissen lässt. Die aber der ist ja schon mal nicht 60 Jahre alt. Ja, das Alter meine ich jetzt nicht, sondern er hat sich eigentlich dem modernen Fußball überhaupt nicht angepasst. Das heißt, die jungen Spieler, das ist, was man so mitbekommt, die stehen unheimlich auf Kommunikation. Die wollen Dinge erklärt bekommen, die nehmen nicht alles einfach mehr so hin. Die wollen einen ständigen Austausch, Dialog mit ihren Trainern, so möchte ich es mal ausdrücken. Also das heißt, du brauchst ein Team, das einen guten Draht zu der Mannschaft hat und du als Trainer musst da auch, glaube ich, ein guter Moderator inzwischen sein. Und genau das lässt Markus Weinziel vermissen. Schon bei allen Stationen wird ihm das unterstellt, dass er einfach niemand ist, der mit der Mannschaft spricht. Ja, der gibt zwar Dinge vor, aber er ist nicht in der Lage, praktisch mit diesen Spielern in einen Dialog zu treten. Das ist er. So wirkt er auch auf mich. Genau. Und ich habe heute in einem anderen Podcast etwas gehört, was ich auch wirklich extrem fand. Und zwar, dass Markus Weinziel nicht bereit ist, sich auf Fremdsprachen mit anderen Spielern zu unterhalten. Für ihn gilt entweder du nicht sprichst mal Englisch. Deutsch. Ganz genau. Entweder du sprichst Deutsch oder das war's. Und ja, es wäre auch ach, wohl so Quatsch, gewesen. Sowas gibt's doch heutzutage, echt? Es wäre angeblich so gewesen, dass er deshalb auch auf Schalke gescheitert ist, weil er da überhaupt nicht mit den Ausländern dann zurechtkam. Und es gab wohl so eine kleinere französische Front, möchte ich es mal nennen, in Augsburg. Und diese Spieler wurden von ihm konsequent nicht berücksichtigt. Obwohl das schon Talente waren. Aber woher rührt denn diese Strategie? Weil er die Sprache nicht kann, höchstwahrscheinlich, aber Englisch kann man ja durchaus lernen. Oder ist er, was ist er, ein Nazi? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, das hat was mit Autorität zu tun. Er versteht das so, dass er jetzt, er setzt das voraus letzten Endes, dass die Spieler Deutschland, sowas gab es ja früher laufend. Also da war das ja gar nicht so ungewöhnlich, dass die Trainer sich da jetzt nicht auf irgendwelche Fremdsprachen eingelassen haben. Ja, früher, und es gab früher, schon gar nicht irgendwelche Integrationsmitarbeiter, die ja heute jeder Fußballverein hat. Also du hast ja bei jedem Fußballverein mehrere Dolmetscher inzwischen auf dem Platz stehen, die dann wirklich in fast jede Sprache das Training übersetzen. Du musst doch 2019 Englisch mit den Menschen reden können. Vielleicht macht er das auch ab und zu, aber nicht so, wie es vielleicht andere Trainer machen würden. Und da bin ich halt eben bei dem Punkt, dass ich der Meinung bin, dass Markus Weinziel mit der Art und Weise, wie er jetzt so ein Training vorstellt, so ein bisschen... Man, der wird mir immer unsympathisch. An der Realität vorbeilebt. So. Mag sein, dass es toll ist. Drei Tage Bart muss man ihm lassen. Also. Weißt du, wo der vielleicht passen könnte? Den Typen. Der könnte vielleicht in Freiburg gut passen, weil Freiburg ich glaube, die Startelf ist durchgängig deutsch meistens bei Freiburg. Das wäre wahrscheinlich so ein Verein, da würde es gut funktionieren. Könnt ja gut, aber wir haben einen Trainer, der viel besser ist. Ne? Ja, klar, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das ist logisch. Ich meinte nur so, vielleicht würde es da besser funktionieren, könnte sein. Und vielleicht würde es auch besser funktionieren, wenn der VfB natürlich mehr Erfolg gehabt hätte unter ihm. Das ist natürlich auch so das Hauptargument gegen ihn. Also ich glaube nicht, dass ein Trainer heutzutage 17 Sprachen sprechen muss, aber die Einlassung, sich auf Englisch einzulassen, halte ich für auch sehr, sehr wichtig. Ja, halte ich nicht zu sehr an diesem Englisch auf. Ja, gut. Stimmt das nicht 100%? Genau. Ich kann jetzt wirklich nur von diesem, also konkret hat der, wer hat denn das erzählt? Der Typ, der immer über Augsburg spricht und schreibt, den kennt man auch auf Twitter. Günther, heißt er nicht Günther? Aber ist ja auch okay, wenn es alleine diese Sache in Augsburg gab mit der französischen Front, das meine ich nämlich auch mal gelesen zu haben, das reicht ja schon aus. Und da muss er sich halt jemand dazwischen schalten, der Französisch spricht. Ich meine, sowas gibt es ja auch. Ich muss es jetzt erst rausfinden. Wie heißt denn noch? Rasenfunk heißt das so, pass auf. Das will ich jetzt rausfinden für mich selber, sonst werde ich ja ganz unruhig. Ja, aber man kann ja trotzdem währenddessen weiterreden, während du suchst, weil sonst ist es für den Zuhörer sehr, sehr unruhig. Günther Klein, so heißt er. Der ist Augsburg-Experte und der hat das so ein bisschen an die Oberfläche gebracht, dass Markus Weinzierl da wohl irgendwie eine komische Macke hat. Aber jetzt zu meiner Idee, die wollte ich doch schon vor 20 Minuten euch mitteilen, wie ich mir das vorstelle jetzt, ja. Also für mich war das der absolut richtige Weg, dass man Michael Reschke entlassen hat. Aber ich möchte noch dazu sagen, es war für mich heute im Gegensatz zu vielen anderen kein toller Tag. Viele haben den Tag ja heute gefeiert beim VfB, als wäre es das Beste, was passieren konnte. Für mich war es ein trauriger Tag, weil ich glaube, dass diese 2 Jahre nach der Ausgliederung ganz, ganz wichtig waren. Und die hat man direkt die Toilette runtergespült. Und man schleppt das jetzt auch noch mehrere Jahre lang mit, diese verpasste Chance. Und man hat da, glaube ich, viel Geld in Sand gesetzt, das du nie wiederbekommen wirst. Ja? Und du verlierst Spieler, die Leistungsträger waren. Pavard und wer weiß, wer da noch so geht im Fall eines Abstiegs. So. Ich finde diese Sicht der Dinge von dir unglaublich löblich, dass du das so siehst, dass in diese Verdrossenen, die das jetzt abfeiern, dass der Reschke weg ist, wie kacke der auch sein mag. Ne? Ich mag den ja auch überhaupt nicht. Aber dass man dadurch jetzt wirklich 2 Entwicklungsjahre verloren hat, das finde ich super, dass du das so siehst. Ja, ist halt so, ja. Das ist ein Faktum, was aber nicht nirgendwo rausgestellt wird, außer von dir, wenn man das mal überlegt. Ne? Ich finde das auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den man wirklich unterstreichen muss. Ich würde jetzt gerne mal kurz den Vermittler machen. Ach nee, der Hilzesberger ist ja schon fix Sportdirektor bei euch, ne? Nee, der ist Vorstand. Wir suchen einen Sportdirektor. Ach so, ich wüsste ja jemanden. Ja, ich auch. Würdest du es machen? Denk mal an den selben. Genau, Pocho, auch nur nebenbei, wenn ich... Ja, aber Podcast machst du weiter, weißt du ja. Podcast mache ich weiter. Ich würde euch da jemanden vermitteln. Track fährst auch weiter. Alles. Ich würd euch jemanden vermitteln. Was, ein Duffner oder was? Nee. Ich weiß, ich spreche jetzt im Namen des FC Bayern München. Und ich würde das Opfer bringen. Ich würde sagen... Ich nehme keine Sportdirektoren, die mit B anfangen und in deren Spitzname ein Doppel-Z ist oder sowas. Ja gut, dann weiß ich auch keine. Butze, meinte ich eigentlich. Der Butze. Ja. So, jetzt pass auf, wie ich das jetzt machen würde. Also wie gesagt, ich finde es ein bisschen doof, dass wir 2 Jahre verloren haben. Ist jetzt halt so. Jetzt heißt es alles wieder auf Null drehen und neu durchstarten. Auf keinen Fall. Das Schlimmste wäre jetzt einfach nur an der Oberfläche kratzen. Also sprich, Hitzesberger da hinsetzen und im Endeffekt den Dampfer weiter auf Anführungsstrichen Kurs halten. Das ist der falsche Kurs. Ja. So, also dann würde ich als nächstes so schnell wie möglich versuchen, einen Sportdirektor zu finden. Das dürfte ein größeres Problem sein. Denn ich glaube, dass ein kreativer, guter Sportdirektor jetzt nicht allzu viel Bock haben dürfte, hier in Stuttgart anzufangen. Das Einzige, was reizvoll ist, ist die Kohle, die zur Verfügung steht. Das werden wahrscheinlich über 80 Millionen Euro sein für die neue Saison. Ach. Naja, du hast die 35 Millionen durch Pavard. Ja, aber minus schon mal Karacek oder wie der heißt. Nee, Kamrycik, Moment mal, 45 Millionen haben wir ausgegeben jetzt mit ihm. Ja, so die Hälfte seiner Ablöse muss er da abziehen. Das stimmt, aber vielleicht geht ja noch irgendjemand. Ja. Kriegt man noch jemanden los. So, und dann bekommst du halt die 50 Millionen vom zweiten Investor, beziehungsweise vielleicht gibt es auch noch einen dritten. Wer ist denn der zweite? Das wird wahrscheinlich Legardaire sein. Lagardère heißen die, glaube ich. Diese Sportmarketing-Firma, die auch schon bei einigen Bundesligisten mit am Start ist. Lagardère heißen die, glaube ich. Das ist so eine französische Marke. Ja, kennt keine Sau. Würde ich auch nicht kennen, wenn die jetzt nicht beim VfB als potenzieller Investor rumhüppeln würden. Also ist noch nicht sicher, aber es deutet vieles darauf hin. So. Ja. Auf jeden Fall kommt dann, sag ich mal, eine Summe zwischen 60 und 80 Millionen zustande. Ey, selbst wenn es nur 50 sind, ist das schon verlockend für den einen oder anderen Sportdirektor, könnt ihr mir vorstellen. Aber entscheidend ist hier... Ja, aber es ist ja auch diese Inflation, die du mitberechnen musst. Du kriegst natürlich auch für dieses viele Geld auch gar nicht mehr so viel. Ja, da komme ich gleich noch drauf. Gebe ich dir absolut recht. So, jetzt braucht also der Herr Hitzesberger jemand, der vor allem genauso tickt wie er. Also ich finde, das ist jetzt so wichtig, dass da zwei Leute zusammenarbeiten, die in die gleiche Richtung wollen. Die müssen, also prinzipiell muss halt das Ziel das gleiche sein. Die Wege können unterschiedlich sein. Ich glaube, das würde sogar ganz gut sein, wenn man sich da gegenseitig befruchtet, wie man so schön sagt, oh, und verschiedene Ideen dann, mit reinbringt. So, aber das ist halt mal wichtig, dass das Ziel für beide exakt das gleiche ist. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich finde, also der Direktor ist für mich wichtiger als der neue Trainer, solange kann der Weidenziel weiterwursteln. Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal aktuell. Und dann kommen wir zum Trainerposten, weil auch hier verlange ich, dass der Direktor und der Vorstand eine ähnliche Vorstellung haben. Weil ansonsten ist einfach Chaos schon wieder vorprogrammiert. Und zwar dann, wenn ein ausgewählter Trainer nicht funktioniert. Das ist nämlich immer genau der Punkt, wo es anfängt, alles zu bröckeln. Ja, irgendjemand entscheidet, das ist unser neuer Trainer. Und später kommen dann alle aus ihren Löchern und sagen, das habe ich ja schon immer gewusst, dass der nichts bringt. Also es ist wichtig, dass alle sich auf einen Trainer, also alle meine ich die sportliche Führung. Ja, Wolfgang Dietrich, der soll sich, ich bring's mal auf den Punkt, ficken gehen, weil was der für eine Vorstellung hat von einem Trainer, ist mir ehrlich gesagt erstmal egal. Aber der Sportvorstand und sein Sportdirektor, die müssen zumindest in die gleiche Richtung gehen. Aber das ist doch das, was ich eben auch meinte. Also vielleicht habe ich mich dann falsch ausgedrückt, aber das meinte ich doch damit, was Hitzesberger und seinem Team, ja, vielleicht auch das, aber was, dass Hitzesberger ein Team braucht, was wirklich nach seinem Dung ist, sozusagen. Genau, und das hat er ja auch schon gesagt. Er hat ja gesagt, ihm ist es ganz wichtig, dass er ein gutes Team um sich herum hat. Und ja, er wird wahrscheinlich jetzt nach diesem Team suchen, was, wie gesagt, nicht so leicht ist, da einen geeigneten Direktor zu finden. Vor allen Dingen, ich kann ja auch noch gar nicht einschätzen, ob der Hitzesberger ein guter Sportvorstand ist. Er hat ja null Erfahrung auf diesem Gebiet. Es kann ja auch sein, dass er total untergeht in diesem Job, aber ja, aus meiner Sicht bringt er schon ein paar Dinge mit, die sehr, sehr wichtig sind. Der hat, aber ist schon ein heißer Stuhl, auf den er sich da setzt. Ne? Ja, aber es ist ja eigentlich überall so. Also ja, letzten Endes ist eins klar, wenn der keinen Erfolg hat, wird er irgendwann diesen Posten räumen müssen, und zwar früher oder später und wahrscheinlich eher früher. Es ist halt einfach so. Aber das ist bei, ich würde sagen, bei 75 anderen Bundesligisten, 75% der anderen Bundesligisten ganz genauso. Exakt. Das ist eigentlich der erste homosexuelle Sportvorstand? Oh, kann schon sein. Ich meine das jetzt völlig als Frage, nicht? Ja, kann schon sein. Kann so sein, ne? Ja, aber weiß ich jetzt nicht. Nee, also, bei St. Pauli gab es doch da auch schon. Also ich glaube nicht, dass da. Also, waren wir jetzt stehen geblieben? Genau. Also, dass die. Genau, ich wollte jetzt erklären, warum ich der Meinung bin, dass Hitzesberger einiges mitbringt. Er hat einerseits die Erfahrung als Profifußballer, das ist schon mal nicht schlecht. Er hat jetzt 2 Jahre diese Jugendakademie beim VfB geleitet und da hat er mit sich halt auch einiges dazugelernt. Der war immer nah dran an Michael Reschke, wird da was dazugelernt haben. Insgesamt ist es ein intelligenter Mensch, ist jemand, der sich sehr, sehr gut ausdrücken kann. Und das hilft, glaube ich, schon ganz viel. Und dann gibt's noch etwas, das kann dir keiner garantieren, dass es hat. Das ist halt Glück. Weil das kommt bei jedem Sportvorstand mit dazu. Wie wir es bei Frankfurt sehen, ne? Absolut. Frankfurt kann mir keiner sagen, dass ein Alea, Jovic und Rebic, dass das so geplant war, dass die das namenlose Dreieck, meinst du, ne? Das ist so. Das ist nicht pures Glück. Das ist nicht 100% Glück. Auf keinen Fall. Du brauchst sicherlich auch das gewisse Auge, um da potenzielles Glück zu erkennen in den Spielern. Aber kann mir keiner sagen, dass das geplant war, dass die drei sich so entwickeln. Punkt. Sehe ich genauso. Da gehört Glück dazu. Ähnlich kann man das vielleicht auch bei Gladbach so sehen, dass der Eber da hier und da auch mal einfach Glück hatte, dass manche Spiele dann eingeschlagen sind, so wie sie das dann hinbekommen. Ja, du musst halt wirklich immer da rausstellen, beim ganzen überheblichen Quatschen, was man macht, dass du in Gladbach einen Stürmer geholt hast, der 25 Millionen Euro circa gekostet hat. 24. Ja, oder 24. Werd man nicht überheblich hier. Gut, 24. Sagen wir Mitte 20 Millionen. 120 Millionen. 120 Millionen. Der 24 Millionen gekostet hat, was für einen Offensivspieler bei den normalen Transferperioden der Vereine, die so unter den Top 5 stehen, ja nix ist. Ja, ne? Aber du darfst nicht vergessen, aus welcher Position Gladbach jetzt kam. Aus einer Mittelfeldposition. Ja, Platz 9 oder sowas, ja, 8 genau. Oder so. Ja, das ist halt natürlich dann schon nochmal, ich gebe dir natürlich recht, ja, es ist, sag mal, für Dortmund oder für Bayern ist das nichts, aber ich glaube, für alle anderen Bundesligisten unterhalb dieser zwei ist das immer noch ein absoluter Top-Top-Top-Transfer. Meinst also du da gibt's vielleicht noch ja, gut, okay, stimmt. Vielleicht, da gibt es vielleicht noch vielleicht ein oder zwei Vereine, die in ähnliche Gewässer fischen könnten, aber das war's dann schon. Also es ist vielleicht schon mega, ist was dran, ja, ist was dran. Ich geb dir und recht. Das muss funktionieren, weil eins steht auch fest, na gut, ich möchte sagen, der Max Eberl wäre wahrscheinlich jetzt nicht in die Bredouille geraten, wenn Player nicht. Ja, gut, er hat genug auch schon Stürmer geholt, ne? die nichts gemacht haben. Aber am Ende entscheidet ja die Position, auf die er mit seiner Mannschaft landet und wie der Trainer performt. Und da lief halt jetzt alles gut für Gladbach. Ja, dass der Dieter Nickling oder wie der heißt, wie heißt denn der nochmal, euer Trainer? Dieter Nickling, ist das nicht der Pressesprecher von den Bayern? Das ist Dieter Nickling. Ne? Dieter Nickels und Dieter Hecking. Ja. Also. Aber Hecking. Wer jetzt wer ist, das kann ich dir auch ist nicht auch sagen. Ist auch egal, dasselbe, glaube ich auch. Ich glaube, das ist eine Spezies. Ja, also, das gehört dann schon mit dazu. Also, das meine ich halt. Der Hitzesberger braucht auch definitiv Glück. Ein neuer Sportdirektor braucht auch ein bisschen Glück. Wie gesagt, dann würde ich einen neuen Trainer verpflichten. Und ich gehe davon aus, dass das alles vor dem 30.06. der Fall ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt hier nicht von Monaten reden, sondern dass das jetzt nach und nach zusammenkommt. Es kann natürlich sein, dass ein Sportdirektor nicht in den nächsten Wochen präsentiert wird, aber definitiv schon jemand parat steht, aber vielleicht dann erst ja nach der Saison beginnen kann, möchte, wie auch immer. Ja, das muss man natürlich mal abwarten, wie sich das dann entwickelt, wer da verpflichtet wird. Aber das ist für mich jetzt das Entscheidende. Und übrigens, wenn Hitzesberger der Meinung ist, dass Weinz hier der richtige Mann ist, finde ich, muss man das auch erstmal mittragen. Ja, also, absolut. Das ist wieder so eine Sache, da spiele ich so ein bisschen auf dieses ominöse, schwierige Umfeld an. Ja, da sage ich ja auch immer, das stimmt eigentlich gar nicht. Aber ich habe heute auch schon wieder genügend Kritik an dieser Entscheidung mit Hitzesberger gelesen. Vor allem auch, dass Hitzesberger an Weinz hier festhält. Auf der Pressekonferenz gesagt hat, er wird sich mit ihm viel austauschen und er wird alles dafür tun, dass der Trainer Erfolg hat. Das halte ich einfach nur für professionell, muss ich ganz ehrlich sagen. Was soll er denn machen? Er hat noch in keinster Weise irgendwo hingehend Erfahrung gesammelt auf dieser Position, wie du es eben schon herausgestellt hast. Jetzt zu sagen, ich schmeiß den Trainer raus und bringe Trainer XY mit, bringt ja eigentlich gar nichts, weil das ist so, als ob man das klingt dann direkt auch irgendwo nach Vetternwirtschaft. So geht er ja neutral an die Situation ran und sagt, wir starten, wie du eben auch gesagt hast, bei Null und lassen erstmal jetzt mindestens die nächsten zwei Spiele mal gucken, wenn natürlich bei den zwei Spielen wirklich null Punkte dabei rauskommen, wie ich es leider vermute im Moment, dann sieht es natürlich zappenduster aus um Weinz. Ja. Was würdest du sagen, Chris? Hat der Hitzelsperger irgendwie hospitiert oder kann man, hat er irgendwas, irgendwas sich weitergebildet oder so, wo man. Also der hat halt beim VfB, wie gesagt, die Jugendakademie leitend betreut und hat halt da vor allen Dingen repräsentativ immer so eine gute Figur abgegeben. Aber das kann er halt auch. Siehst du ja auch bei den Fernsehübertragungen. Das kann er halt sich präsentieren und über Dinge sprechen. Das liegt ihm. Wie gut dann seine Arbeit hinter den Kulissen ist, das kann ich absolut nicht beurteilen. Und vor allem ist es, glaube ich, für Außenstehende aktuell sowieso ganz schwierig, das zu beurteilen. Weil gerade im Bereich Jugendakademie, ja, da wird sich halt erst in ein paar Jahren so richtig herausstellen, wie gut jemand gearbeitet hat und nicht dann eben akut in dem Moment. Das ist ja die größte Veränderung für ihn, denke ich mal. Weißt du, bei Thema Jugendarbeit, da hast du deutlich mehr Zeit und kannst auch immer so ein bisschen auf diese Zeit verweisen. Ja. Hat Eberl aber auch gemacht vorher übrigens, ne? War mich erschrocken. Ja, ich meine, das kann natürlich nicht schaden. Genau, das ist aber übrigens, was ich noch sagen wollte. Das fällt mir gut, dass du das sagst, was mir noch einfällt. Der VfB sucht im Endeffekt seit anderthalb Jahren nach einem Sportdirektor. Und immer wieder heißt es, wir haben unsere Wunschlösung nicht bekommen. Muss man auch wieder dazu sagen, das ist natürlich unfassbar dumm, wenn man sich als Verein öffentlich zu so einem Thema so äußert. Ja. Weil jeder darauf folgend angesprochene potenzielle Kandidat weiß, dass er jetzt die Lösung 94b ist inzwischen, weil alle anderen zuvor Angefragten ja abgesagt haben. Also sowas kann ich überhaupt nicht verstehen, wie man sowas öffentlich kommunizieren kann. Da hält man einfach das Maul und spricht mit möglichen Kandidaten und wenn man jemanden hat, dann wird das verkündet. Was ich mich jetzt aber frage ist, wieso Thomas Hitzesberger nicht als Sportdirektor beim VfB in Frage kam. Weil das habe ich ja gedacht, auf dieser Position wurde er installiert. Das habe ich ja gedacht. Und nee, er ist ja jetzt Vorstand. Das ist ja krass. Es ist eins drüber. So. Also und nicht die Position, die Reschke vorher hatte, oder was? Ja, genau. Reschke war nur Vorstand und man wollte. Also gab es gar keinen Sportdirektor. Genau, den hat man gesucht. Es hieß immer, man findet den nicht so richtig, beziehungsweise die Leute sagen ab, die man eigentlich dafür eingeplant hat. Und Frage, findet man besser so einen Sportdirektor oder so einen Sportvorstand? Das ist weißt du, was ich meine? Dass man Hitzesberger als Sportdirektor installiert hätte und dann eine Position über ihn dann irgendwas gesucht hätte. Das macht keinen Sinn, weil unter Umständen, also aus meiner Sicht macht das keinen Sinn, weil unter Umständen hast du dann einen Sportvorstand, der mit dem Sportdirektor Hitzesberger nichts anfangen kann. Also das ist ähnlich wie wenn du jetzt zuerst einen Trainer installierst und dann den Sportvorstand wechselst. Also für mich ist das die erste Position. Sportvorstand muss besetzt sein, der gibt die Richtung vor. Ab jetzt sagt der Sportvorstand, wo es lang geht. Das ist Thomas Hitzesberger. Der muss jetzt einen Direktor finden, der zu seinen Ideen passt und der natürlich auch gleichzeitig genügend Größe, Stärke und, da sage ich es, eine Reputation hat, um eigene Entscheidungen zu treffen. Ich meine, Direktor ist ja nicht irgendwie nur so, so eine Art Sekretärin vom Vorstand. Wollte ich gerade sagen. Lass uns doch mal zusammenspinnen. Mit wem hat Hitzesberger zusammen in der Nationalmannschaft gespielt? Welche Leute sind davon würden mit solchen Positionen in Frage kommen? Was jetzt hat er denn nicht seine große Zeit gehabt? Bei welcher? Ja, genau. Bei welchem und das frage ich. 2008? Ja, würde ich auch. Ja, gucken wir mal. So, was war da? WM, oder? 2008. Philipp Lahm. Oh, Philipp Lahm ist gar nicht so dumm. Philipp Lahm ist gar nicht. Würde ich nehmen. Oder? Philipp Lahm ist nicht dumm, weil er auch natürlich ein bisschen Stuttgarter Stallgeruch hat. Hat er. Stallgeruch, das ist auch sowas. Da kann ich, also für mich jetzt persönlich sagen, dass mir das völlig Latte ist, ob jemand. Ja, aber ich sag dir, das gibt bei Fans verschiedener Couleur gibt das ein Plus. Bin so, ich kann mal vorlesen, wer da so im. Warte mal, erstmal muss ich. Warte. Also. Bevor. Pocho meint das, glaube ich, das sehe ich tatsächlich auch so. Wenn einer einen guten Job macht, dann braucht er keinen Stallgeruch, dann braucht er gar nichts. Ist scheißegal. Wenn er einen guten Job macht, macht er einen guten Job. Aber erstmal, wenn du diesen Stallgeruch hast, auch wenn der Begriff völlig behindert ist, dann bist du erstmal so in der Allgemeinheit, bei den Fans, bist du erstmal so ein bisschen safe, hast erstmal so einen kleinen Kredit. Und das hast du, wenn du ein völlig externer bist, wenn du jetzt, weiß ich, ja. Wenn jetzt, ne? Ja, ich wenn der Watzke jetzt zu Schalke geht, schon, hast du erstmal wenig meint, Kredit. Ja. Aber mir persönlich meine ich halt, ist der Stallgeruch nicht so wichtig, weil natürlich das zählt, was am Ende dabei rauskommt. Aber ja, klar, ich gebe dir schon recht, so im ersten Moment kann das hilfreich sein. Ja, genau. So, jetzt pass auf, der Kader. René Adler, können wir ausschließen. Ja. Robert Enke würde ich auch ausschließen. Obwohl, Jens Lehmann ist leider schon. Ja, siehst du, da fängt es schon an. Ja, aber das ist schon durch das Thema. So, Arne Friedrich. Ich glaube, der rennt einfach nur als Hipster durch Berlin. Das genau, der ist Hipster in Berlin, ja. Naja, kann jetzt mal einer bitte den Arne Friedrich und Hitzesberger-Gag machen? Der wäre? Na, dass das ganz gut passen würde. Warum? Ist ja, er warum? Nicht auch? Der ist auch. Kommt bei mir jetzt gerade wirklich nicht an. Darum frage ich. Aber der ist doch auch ein bisschen, oder nicht? Weiß ich doch nicht. Ist mir auch egal, was der so in seiner Freizeit macht. So, weiß ja, dann ich. Hat er, dann nicht. Hat er wohl bei mir eine Ausnahme gemacht. Okay. Oh, okay. Clemens Fritz, der ist bei Werder aktiv, da geht auch nichts mehr. Marcel Janssen ist jetzt schon Präsident, der wird definitiv nicht mehr Sport. Merkst du was? Das ist die neue Generation. Ja. Ja, weiter? Ja, jetzt kommen wir bei, oder sind wir bei Philipp Lahm? Ja. Ist eine Option für mich. Per Mertesacker ist bei Arsenal schon als Jugendkoordinator tätig. Ja, warum nicht? Einfach mal anfragen. Also internationales Flair. Christoph Metzelder. Nach der Perückenaktion. Ja. Das geht nicht. Der hat sich komplett disqualifiziert. Ja. Heiko Westermann, ich glaube, der hat jetzt erst seine Karriere beendet. Er ist mir noch zu frisch. Ja. Michael Ballack. Hat er nicht bei Chelsea irgendeine Tätigkeit inne? Weiß ich nicht. Was macht denn der? Keine Ahnung. Ich habe den neulich beim Doppelpass gesehen. Und der hat ja so eine unterschwellige oder eigentlich gar nicht so unterschwellige Arroganz. Wollte ich gerade sagen, so unterschwellig ist die gar nicht. Das gefällt mir eigentlich manchmal ein bisschen. Ja. Oh, das wäre schön. Ich finde den Ballack fand ich jetzt auch nie scheiße. Ja, aber wie das laufen würde hier. Dem würde jedes Wort dreimal im Mund umgedreht werden. Das ist jetzt auch keiner, der sich blumig ausdrücken kann. Das funktioniert nicht in Stuttgart. Tim Borowski ist auch bei Bremen. Thorsten Frings. Oh Gott, das war ja auch... Nee, ein Fiasko, ja. Hitzesberger habe ich schon. David Odonko. Aber ich glaube, du brauchst mindestens Hauptschule für Sport. Also, ich glaube auch, ja. Simon Rolfes, auch schon weg. Auch schon weg, auch in verantwortlicher Position, genau in dieser. Kommt auch noch Sebastian Kehl? Leider nicht. Weil auf Bastian den bin ich gekommen, als ich fragte, ob der Hitzesberger irgendwelche Bildungswege gemacht hat, weil ich weiß, dass der Sebastian Kehl viel rumgekommen ist in der Welt und viel hospitiert hat. Ja, der hat jetzt so eine Weltreise gemacht, habe ich mal gelesen. Und ja, wird sich rausstellen, ob das wirklich was gebracht hat. Aktuell glaube ich, dass Sebastian Kehl hauptsächlich von der Arbeit anderer profitiert. Aber Wink das kann nicht schaden. Auf der Welle reitet, ja. Ja, ist okay. So, jetzt kommen wir zu Bastian Schweinsteiger. Der kommt definitiv nicht zum VfB, weil das ist ein guter Kumpel von, wie heißt er? Brazzo? Nee, sag mal, Badstuber. Und ich glaube nicht, dass Holger Badstuber seinem Kumpel sagt, komm mal zum VfB, hier ist echt cool. Ja. Nee. Piotr Trochowski. Ach ey. Naja. Da wären wir wieder beim Thema Hauptschule. Ja. Mario Gomez ist schon beim VfB. Ist schon. Ja. Auch da schließt sich der Kreis wieder. Miro Klose, Jugendtrainer bei Bayern. Nee, geht nicht. Kevin Kurani ist Spielerberater. Glaub nicht, dass der direkt jetzt als Sportdirektor installiert wird. Und auch da greift das Thema Hauptschule wieder. Ja, da wird es wieder schwierig. Olli Neville kann man, glaube ich, auch ausschließen, oder? Pocho, den lasst ihr nicht gehen. Nee, der macht irgendwo was bei uns. Ja. Macht er nicht auch Jugendarbeit? Ja, der macht auch Jugendarbeit irgendwas, ja. Und Lukas Podolski würde ich, wenn, dann nur als Spieler verpflichten. Ja, den finde ich cool. Wer war damals Trainer? Wir waren 2008 Trainer. Naja, Löw. Gut schon, ja. Hansi Stimmt. Fick und Löw waren Hansi, da. Genau, den Hansi Fick, den könnte man noch mal fragen. Hansi was? Fick? War Hansi Fick nicht bei Hoffenheim irgendwas? Ja, aber der ist doch da entlassen worden, oder? Ich glaube, der ist gegangen. Oder der ist selber gegangen, genau. Nee, und vielleicht die Position bei Hansi Fick würde ich nicht nehmen. Hansi Fick. Würdest also du Hansi Fick nehmen? Ich würde Hansi Fick nehmen. Sportdirektor und Geschäftsführer. Ja, Hansi Fick. Ja, der war Sportdirektor und Geschäftsführer, Hansi Fick. Bei Hoffenheim. Ja. Aber Hansi Fick war doch nicht Sportdirektor bei Stuttgart. Das ist doch super. Hitz und Fick, das neue Führungsstabo beim VfB. Die machen auch einen Podcast dann. Das wäre schön. Hitz und Fick. Ja. Unterwegs Hitz, und Hitz und Fick unterwegs in Stuttgart. Der Lady-Podcast. Das wäre schön. Gibt es nicht irgendeinen holländischen Trainer, der... Ich glaube, im Chat wurde das falsch verstanden. Da schreiben Leute Hansi Fick. Was? Wir haben doch Hansi Flick die ganze Zeit gesagt. Also wer? Ich finde, was ich gut finden würde, wäre, dass wir jetzt so einen holländischen Trainer finden, der nicht Weichhorst heißt, sondern nur Weich. Dann könnte man... Hitz, Fick, Fick, Fick, Fick, Fick, Hitz, Fick, Hitz, Fick, Fick, Hitz, Fick, oder Thorsten Weg, das wär's, Thorsten Weg, Fick, Hitz, Fick, das ist das neue Dreigestirn des VfB, Fick, Hitz, Fick, ja, das wird's, ja. Ja gut, also ich muss sagen, da gibt's noch einiges zu tun für die Führung des VfB Stuttgart. Aber es ist dann auch schön, da kann man dann, wenn der Hansi Fick wirklich kommt, dann kann man da immer in so einem Satz zum Beispiel so Fick Dietrich oder sowas. Ja klar. Weißt du, das kann man immer so Fick subversiv. Und Dietrich, ja. Fick Dietrich, Fick Gomez. Also ohne Scheiß, wenn ich da jemals die Möglichkeit hätte, wieder bei VfB im Dialog Hansi Fick eine Frage zu stellen, würde ich irgendwie immer, ja Fick. Es würde ja niemals jemand sagen, bitte, was haben Sie gerade gesagt? Was denn? Flick? Was? Hansi Flick ist Ihr Name, oder nicht? Ja, nee, ich dachte, ich hätte was überhört. Nee, Herr Fick, nochmal zurück zur Frage. Das wäre so schön. Ah, wäre das schön. Ja. Ja, aber man müsste dann auch ein Kostüm tragen, so auf die Art von Louis de Finet, irgendwie so ein französisches Polizistenkostüm oder so, wenn man die Frage stellt. Weg! Ach ja. Aber ich glaube, für heute haben wir schon fast wieder genug VfB in der Sendung gehabt. Ein bisschen, ja. Ja, ich meine, über was anderes kann man ja auch nicht sprechen. Das ist ja der Hollywood-Showplace. Das ist ja the place to be im Moment in der Bundesliga. Aber ich sag mal, was ich echt merkwürdig finde. Ja? Hm? Ich mache ja jetzt montags jetzt dann doch schon länger einen Podcast über den VfB Stuttgart. Da rede ich anderthalb Stunden. Worüber redet ihr da? Über den Verein. Anderthalb Stunden. Ja. Und dann einen Tag später rede ich noch mal eine Stunde über diesen Verein und wiederhole noch nicht mal das, was ich in den anderthalb Stunden am Tag zuvor gesagt habe. Und ich finde das echt bedenklich, wenn du über einen Fußball. Da siehst du mal, was dieser Verein alles hergibt an Themen. Aber ist doch irre. Also das ist ja kein Qualitätsmerkmal, sondern genau das Gegenteil. Mir wäre es viel lieber, es wäre wie bei Gladbach, ja, die im Endeffekt die Champions League gewinnen und keiner merkt. Ja, es ist aber wirklich so, ich habe es letzte Woche schon gesagt, es ist einfach so unaufgeregt, weil ihr einfach so unprovokant und normal seid. Ihr seid einfach scheißegal. Es tut mir leid, ich spiele tollen Fußball. Dabei stimmt das doch gar nicht. Ich mag euren, ich habe das großartige Freundschaftsspiel Gladbach gegen Liverpool in eurer tollen Arena geguckt. Ja. Ich mag den Maxi Eberl, ich bin ja gar schon neidisch auf Maxi Eberl. Das dicke Glücksschweinchen hätte ich ja gerne bei uns in der Sebener Straße. Aber es tut mir leid, es ist... Fick egal, was in Gladbach passiert. Es interessiert niemanden. Ihr habt ja nicht mal provokant. Das Einzige, was stört an diesem Verein, ist, dass ihr so schöne Trikots habt, aber dann dieses gelbe Postbank-Logo drauf ist, wo ich mir denke, kann sich mal an hier einer Gedanken machen? Oder kann ich mal irgendeiner den Kompromiss angehen, dass man das Logo irgendwie ein bisschen abändert? Ja, das verstehe ich nicht. So 3D-durchsichtig macht, ja. Gibt ja recht. Ja, das ist ein Problem. Ja, das Telekom-Logo ist ja auch nicht weiß. Ja. Oder grau, wie bei uns. Sondern pink. So. Magenta. Ja, Magenta. Ja, und da hat sich ja wahrscheinlich dann auch jemand gedacht, das sieht ziemlich scheiße aus. Machen wir anders. Also, dass er das mal angeht. Und dann werdet ihr auch ernst genommen von uns. Ich sag, okay, ich sag einen Bescheid. Ich rufe ihn gleich an nach der Sendung. Einen dicken. Ja, ich rufe an. Wir mal. Ich habe nämlich neue Kekse geholt und dann ist er immer dabei. Der isst gerne Kekse, hat er gesagt. Der isst gerne Kekse, ja. Hat er gesagt, wirklich. Hat er wirklich gesagt, ich habe jetzt wieder Brownie-Kekse geholt. Ganz tolle Sache. Schön. Ich finde den Maxi Eberl, finde ich, ich glaube aber. Ich esse übrigens nach dem Podcast. Ich glaube aber, danke, der Maxi Eberl, der kann auch ganz anders. Ich glaube auch. Ich glaube, so sind wir ja alle. Das zeigt er doch aber auch immer mal wieder, dass er da anders kann, finde ich. Ich finde bei den Talks, da finde ich den immer super. Ich finde den toll. Ja, aber du hast es doch schon an der Seitenlinie gesehen, als er den Nagelsmann, du dumme Nutte genannt hat, glaube ich, war, stimmt, oder? Stimmt, ja, na klar. War es nicht so? Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob du dumme Nutte, aber es war schon deftig, ja. Okay. Du Schlupflied, stimmt, hat er, glaube ich, gesagt. Schlupflied. Schlupflied. Der hat doch Schlupflieder. Ja, ja, deswegen darum sieht das mal so aus, ob er geschminkt wäre. Der hat doch sich liften lassen. Jetzt ja. Hör mal auf, der ist ja erst 22. Wirklich. Der geht doch noch zur Schule. Also jetzt mal gut, ne? Oh, jetzt kommt die Familie nach Hause. Oh, ich hab's, genau, hast es. Boah, hat sie auch so einen schweren Schlüssel, wo man dann direkt hört, dass sie kommt. Bam, bam, bam, wie er gegen die Tür knallt. Ich weiß gar nicht, welcher Teil des Restfamilienbestands das jetzt gerade war, so, der die Tür geöffnet hat. Also, das war auf jeden Fall ein weiblicher Teil. Habt ihr einen Netzhautscanner an der Tür? Was? Ein Netzhautscanner? Ach so. Ich habe gerade überhaupt nichts verstanden. Ja, aber warum? Hast du denn nicht? Ich muss immer meine Sackhaut da drauf. Die Sackhaut. Ja. Guten Abend. Darf ich euch? Ricky. Ja? Ja, guten Abend. Was spielen wir heute eigentlich hier? Man City gegen, nee, Man United gegen Paris? Paris. Ja gut, das gucke ich mir nachher an. Die gewinnen ja alles, ne? Man United gewinnt alles. Ja, Bars wieder, ich weiß auch nicht, was da los ist. Den Solskjaer, den 20 Jahre ist er. Den finde ich aber auch gut, ne? Den Ole Gunnar. Ja, den finde ich richtig gut. Der erinnert mich so sehr an den Martin Freeman. Ja, ein bisschen. Das ist dran. Ja, das ist mir sympathisch. Ole Gunnar Solskjaer erinnert mich aus einer Mischung von Martin Freeman und dem, Hobbit, der Gollum Motion Captured. Wie heißt denn der? Ja, genau. Der auch den Caesar gemacht hat bei Planet der Affen. Ja, genau. Wie heißt der? Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Wie heißt denn der? Andy Serkis. Serkis, genau. Das ist Andy Serkis. Dass der einfach nur Method acted. Das kann, oh, das ist auch ein schönes Wort, ja. Das ist auch so 2018. Wie findet ihr Will Smith als Gin? Oh, bitte nicht. Was war denn da los? Du möchtest mit mir jetzt nicht über Film und sowas reden. Da habe ich ja so viel Ahnung wie andere vom Fußball. Naja, das stimmt ja nicht. Ach, ich musste kurz Nase putzen, mir geht's ja nicht. Nee, aber, ja, mir geht's ja so schlecht. Ich gucke wirklich keine Filme. Also Filme, da tut, ja gut, im Moment hast du keine Zeit dafür. Also da hört sich. Das ist es ja. So. Der VfB Stuttgart lässt dir ja auch keine Zeit dafür. Du hast es ja gerade gesagt, du redest 2 Stunden am Montag darüber, redest 1,5 Stunden am Dienstag oder 1 Stunde am Dienstag darüber. Und trotzdem ist das Thema noch nicht mal ansatzweise angefrühstückt. Auf Twitch, Pocho, das hat man ganz vergessen zu bewerben. Ja, Twitch? Better than Reschke. Ja, jetzt wirklich. Ist er weg. Live-Spiele gespielt und kommentiert. Das ist eine völlig neue Herangehensweise an das ganze Materie. Kam gut an. Ja, super. Ja. Du musst nur den Ton leise stellen von der PlayStation, aber wusste ja, nicht, wie das geht. Jeder Anfang ist schwer. Klar. Sagt Michael ja auch immer. Am letzten Sonntag. Hitzi und Ficki auch. Hitzi und Fick. Pitz und Fick. Ja, ich habe mich letzten Sonntag mal wieder dazu durchgeschlagen, nach Wochen endlich mal wieder einen Film zu gucken. Und da habe ich mir gedacht, guckst du mal diesen Velvet Buzzsaw an auf Netflix. Bah. Das war ja so eine Scheiße. Und ich glaube, der Film hat mich ein bisschen betrogen. Also nicht der Film, weil der war unglaublich scheiße, sondern das Medium als solches. Das Medium als solches hat mich betrogen. Tja. Du bist ja selber schuld, wenn du dich immer wieder da drauf einlässt. Ich meine, du musst immer aus deinen Fehlern lernen. Ja, aber ich habe Pastewka gerade zu Ende geguckt. Was hast du denn geguckt? Pastewka. Pastewka ist super gewesen, oder? Ja, war toll. Hinten raus war es ein bisschen, wusste die Serie nicht so recht, wo sie hin wollte. Ja, ist richtig, ist richtig. Aber die nächste Staffel ist ja schon bestätigt. Ist die letzte. Ist die letzte. Ja. Ich glaube, dann ist auch gut. Dann ist auch gut, ja. Dann kommen noch Spin-off-Serien. Ne? Mhm. Nennen wir es einfach Hagen. Hagen, ja. Die Bruck. Oh, das wäre toll. Die Bruck wäre eine tolle Serie. Die würde ich aber gerne mal wegficken. Oh, ja. Oder? Ja. Ja. Ja, schön, dass wir dann. Habt ihr das mit Barca mitbekommen? Die haben doch den von Frankfurt schon fest verpflichtet, ne? Wie man so sagt. Ja, das weiß man nicht so recht, ob die den Jovic geholt haben, aber die haben sich jetzt vor allen Dingen erstmal 150 oder 140 Millionen Euro geliehen. Bei wem? Bei mir nicht. USA. Bei Aldi? Beim VfB? Haben Pfand abgegeben oder was? Was denn? Was macht ihr eigentlich, wenn jemand wirklich mit so einem LKW voll Pfandflaschen kommen würde? Na gut, stell dich an den Automaten und viel Spaß. Musst du es annehmen? Nee, ich glaube, du musst theoretisch, wenn du die Automaten hast, ist es ja keine Arbeit für dich. Ne? Hat sich schon mal jemand bei dir oder bei deinen Mitarbeiterinnen beschwert, dass jemand zu viele Pfandflaschen abgegeben hat oder dass es zu lang dauert? Ja. Mir geht das auch auf den Sack, wenn da einer mit zwei gelben Säcken da ankommt. Ich finde das der niedrigste der Menschheit. Das ist die Geißel der Menschheit. Pfandflaschen abgeben. Ja, aber vor allen Dingen im gelben Sack. Wie dumm kann man denn sein, mit einem gelben Sack in Lidl reinzulaufen? Das ist ja wirklich, das ertrage ich nicht, wenn Leute mit gelben Säcken an Pfandautomaten stehen. Da werde ich wahnsinnig. Und dann fangen die auch immer an, diese abgeknaupelten Dinger da reinzuschieben, wo du sofort weißt, okay, jetzt erkennt das Scan-Gerät wieder nicht, dass es eine Pfandflasche ist. Die Leute sind einfach so blöd, die mit dem Etikett nach oben da reinzulegen. Da wird alles viermal schneller gehen. Aber ja, echt? Ist das. Ja, ist so. Den Tipp wusste ich noch nicht. Ja, das steht doch sogar auf dem Automaten drauf. Ich kann doch nicht lesen. Ach so, ja. Deswegen ist es ja ein Bild. Ach so, das Bild habe ich schon mal gelesen, ja. Ja, siehst du? Ja. Einfach mal das anwenden, was dir da vorgegeben wird. Also echt, da hat sich jetzt schon tatsächlich jemand mal beschwert, ja? Ach ja, das sieht das dann so aus? Ja, genauso wie du es dir vorstellst. Also da ist wieder eine Frau am Automaten, die hat bestimmt 50 Flaschen dabei. Eine fette Frau. Echt, guck mal. Da ist wieder eine Frau am Automaten, die hat 50 Flaschen dabei. Ja, ja. Und jetzt, was soll ich? Ja, genau, dann sage ich halt, und jetzt? Ja, machen Sie aber nicht. Aber euer Scheißladen hat zum Beispiel Famila oder Rewe hat wenigstens mehrere Automaten. Ja, wir haben zwei. Du müsst mal ein bisschen investieren. Wir haben zwei. Bei uns in Langenhagen gibt es nur einen Fall und da kann man nicht mal Kisten abgeben. Ja, das braucht man ja auch nicht. Da kaufen wir keine. Warum wollen wir den Rotz von anderen annehmen? Mann. Ja, das stimmt. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, was mich immer nervt, ist halt, dass beim Aldi oder beim Lidl, dass du da nicht alles zurückgeben kannst an Flaschen. Also Kiste kann ich verstehen, aber Glasflaschen kannst du nicht zurückgeben. Nee, verkaufen wir ja auch nicht. Ja, verstehe ich natürlich aus Sicht des Ladens schon, aber für so einen Konsumenten ist es halt tierisch nervig, wenn du da... Du kriegst genug in den Arsch geschoben als Konsument, da musst du nicht auch noch sagen... Hör doch mal auf, Patio. Stimmt. Die wahren Verlierer des Einzelhandels sind immer noch die Unternehmen. Genau. Also wir wissen gar nicht, wohin wir mit unserer Vorlage hin sollen. Ihr macht doch die ganzen Kioske und Bäcker kaputt mit euren Backstationen da. Erzähl mir doch nichts. Die Tante Emma-Läden, die habt ihr doch kaputt gemacht. Mit eurer scheiß Stimmung. Die kleinen, ehrlichen Läden, da wo man mal gerne 8 Euro für seine kleine Cola ausgegeben hat. Ja, Dioptrien in der Eier. In der Loge. Jetzt ist mein Witz untergegangen. Was denn? Dioptrien in der Eier. Das wart ihr doch mit eurem Dioptrien. Ach, ihr seid doch schwul. Der Glon schreibt, dass der findet es doof, dass er keine Kornflaschen abgeben kann. Da hat er natürlich recht. Ne? Weil davon trinkt man ja so 12 in der Woche. Das mache ich auch grundsätzlich so. Das kostet mich bei euch auch immer, dass ich keine Kiste Korn abgeben kann. Neulich war ich spät in einem Rewe. Jetzt. Und vor mir war ein, also zumindest gut gekleideter älterer Herr, der aber eine tierisch rote Birne hatte. Da wusste ich schon ungefähr, was da ungefähr Phase ist. Und dann auch noch zwei Flaschen reinsten Korn gekauft hat. Doch, aber den doppelten. Reinsten. Ja, und da war mir klar, dieser Mann hat ein Alkoholproblem. Du, das weißt du, wo du dran das richtig geil erkennst? Wenn er nicht mehr gerade läuft? Nee, dass es Männer gibt, die Alkohol mit gesondertem Kassenbon kaufen. Die müssen also zu Hause den Einkaufskassenbon wahrscheinlich ihrer Frau vorzeigen, holen sich den Wodka und den Korn extra. Ja gut, also da war es so, dass er nur das gekauft hat und draußen ist er dann in eine hochpreisige Mercedes-Limousine eingestiegen. Mhm. Aber ich fühlte mich als mentaler Sieger, weil ich wusste, ich gebe mich meiner Sucht nicht hin. Ja, er zerbricht jeden Abend mit seiner Alkohol. Jetzt habt ihr den Marc auf die Idee gebracht, dass er noch Pfandflaschen abgeben muss. Den Debi. Kannst du doch in deinem Lidl-Beutel sammeln. Was habt ihr eigentlich für Pfandaufbewahrungsgegenstände in eurer... Das ist eine tolle Frage, Ricky. Ja, Örtlichkeit zu Hause? Wo schmeißt ihr eure Pfandflaschen hin? Ich habe so eine Ikea-Tasche, so eine große blaue. Ja. Wird gern genommen. Ich habe eine große Papier-Aldi-Tüte, weil die so starr ist und steht und die kippt nicht weg. Wisst ihr, was kriegst ich meine? Kriegst du da nicht relativ wenig rein, also, oder ist die sehr groß? Ja, wie viel mag ich da reinkriegen? Ich sag mal. 11? Oder was war das? 11. 11, oder was? Es variiert ja auch. Also ich trinke ja momentan, ist ja mein Kryptonit, ist ja Pepsi Max. Ich sag ja mal, um es mal in Pepsi Max umzurechnen, ich krieg da 12 Flaschen rein. Oh, das reicht. Nein, ja. 15, was? 16. Ja, dann sag mal 12 Pepsi Max 0,5er Flaschen und nochmal so 8 bis 10. 0,5er Flaschen, mir gibt's nur also immer die 1,25 Liter. Würde es nee, 1,25, was habe ich gesagt? 0,5er. 1,5er meine ich. Nicht mehr Sinn machen, irgendwie so ein Chip in den Deckel einer Pfandflasche zu basteln, sodass man die ganzen Flaschen so zusammenrollen kann, wie zum Beispiel in anderen südeuropäischen Ländern. Ja, da und sich daraus eine Hütte baut oder wie? Nee, aber die werden so zusammengerollt, um wenig Müll zu erzeugen. Und ich glaube, Plastik ist böse. Ja, kann ja Plastik sein. Plastik ist generell böse. Also führst du das mit diesem Pfandsystem wieder zu einer neuen Sache zu, denn diese Pfandflaschen, die du samstags abgibst, kaufst du montags als Bettwäsche, als Pulli, als Fleecejacke. Hä? Wieder ein. Ist so, das wird daraus gemacht, aus dem, was... Ja, ja, das ne? ist schon klar, aber wo ist jetzt das Problem? Ich das ist doch viel besser, dass du mehr in so einen Beutel bekommst, dass du nicht nur die Nein, dann kannst du sie ja nicht erkennen. Ach so, meinst du das? Dann kann der Automat sie nicht erkennen, dann müsstest Komprimier. Du... Ganze, Deckel irgendwie nee, so ein... den Deckel verlieren die Leute schneller. Ist weißt das denn ihr Problem? Nein, Idiote. Müsst ihr halt gucken nach ihrem Deckel. Mag's doch, oder nicht? 25 Cent kostet das Ding. Muss halt gucken, wo das nahe dusch, oder? Ich hab mal was, Schlüssel verloren. Rennviech. Was Tolles gelesen. Auf Twitter. Wow. Da schrub jemand. Schrub er das? Dass das ganze Plastik, welches jemals von der Menschheit produziert wurde, kann immer noch da ist. Ja. Stimmt aber vielleicht auch gar nicht. Aber vielleicht doch. Vielleicht aber auch nicht. Ich sag mal, zu 90% ist noch alles da. Also ein bisschen was ist mit Sicherheit im Weltall. Das kann ich schon mal nachweisen. Ja, guck mal, da ist der spitzfindige Spitzenjournalist wieder am Werk. So, und dann spitzfindige Spitzenjournalist ist ein geiles Wort. Mhm. Wo könnte dann noch Plastik versteckt sein? Bernsteinzimmer. Mal eine andere Frage, weil ich habe gerade an Silikonbrüste gedacht. Ja. Mhm. Denke ich öfters dran, ja. Ältere tote Frauen mit ihren Silikonbrüsten beerdigt oder nimmt man das Silikon vorher raus? Das müsstest du mal googeln. Weil das lässt sich das baut sich ich ja glaube, die werden mit Brust beerdigt. Das heißt, wenn ich du die in 50 auch. Jahren da in ein neues Grab hinkommst, dann hast du noch zwei Schwabeldinger. Ja, dann denken die alle, das ist ein Fossil, ein Quallenfossil oder so. Und darum auch da wurde eine Qualle begraben. Und in 500 Jahren läuft jeder mit solchen Dingern an der Brust rum, weil man dachte, das wäre früher hip gewesen. Aber mal ehrlich, da müsste doch eigentlich so ein Silikonkissen drin liegen, wenn das so eine alte verwest ist nach 50 Jahren oder so. Stell dir das mal vor, du buddelst da auf und da liegen... Ich stell mal so in Bel Air zum Beispiel, ja, auf dem Friedhof von Bel Air. Da liegen nur zwei Quallen überall rum. Ja, da kommst du hin und da siehst du überall diese Silikonkissen. Was denken sich da unsere Nachfahren? Ja. Echt jetzt mal, die denken, das sind völlig verrückt. Die graben natürlich Plutonium aus und was weiß ich alles und irgendwelche Brennstäbe. Da wissen sie natürlich sofort, was Phase ist. Wer weiß, was in 50 Jahren mit solchen Implantaten passiert. Vielleicht ist das Ende der Menschheit, weil daraus die Viren entstehen, die Menschheit belasten. Nee, vielleicht aber auch müssen wir bald Brustimplantate-Bohrungen machen, weil das unser Ressourcenproblem löst. Das stimmt. Als Brennstoffzelle. Brennstoffzelle. Erreichende Bruststoffzelle. Aber das ist eine Bruststoffzelle. Ich bin beeindruckt, wie da die Entwicklung auch in den letzten Jahren echt einen Sprung gemacht hat. Ich kann mich noch erinnern, als ich meine erste Silikonbrust gesehen habe und berührt habe, das war etwas, das konnte ich nicht nachvollziehen, wie man das toll finden konnte. Mhm. Es war einfach absurd dämlich, sich so ein Kissen da reinzuschieben. Ja, es war einfach scheiße. Und jetzt inzwischen kriegst du so wunderschöne Brüste hin, also natürlich kostet das dann auch richtig Kohle, dafür sind die hässlichen Titten inzwischen für etwas behinderte Menschen auch bezahlbar, was zur Folge hat. Du kriegst an der Kasse. Es hat zur Folge, dass du in irgendwelchen Urlaubsgebieten ganz viele jüngere Frauen mit gemachten Brüsten siehst in den letzten Jahren, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Also gerade letztes Jahr in Griechenland, ja, also in Griechenland war es extrem, weil das sind dann auch meistens die, die sich natürlich gerne oben ohne sonnen, weil ja, man muss natürlich auch so ein bisschen zeigen, was man hat. Und das ist nicht schön. Also die meisten sind dann nicht schön. Ich mag es einfach, wenn die dann zur Seite fallen. Also ich, ja, ich verlange das von der Brust. Ja, ich auch. Dass die rechts und links zur Seite fallen. Ja. So stelle ich mir das auch bei Rudi Assauers Ex-Frau vor. Tomala. Ja, die fand ich schon, die fand, also ich finde, das ist eine sehr schöne Frau. Ja, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Die Tochter ist mir so ein bisschen suspekt. Ich glaube, das ist wahnsinnig dumm. Aber finden ja, würdest du die? Ja. Ja, aber ich glaube, das wäre so eine, die verlangt viel zu viel von mir. Im Bett ich, oder was? Ja, da komme ich in meiner Rolle als Mann an Grenzen. Also, man muss auch manchmal seine Grenzen ausloten, Bro. Nee, da mache ich einfach nicht mit. Da weiß ich genau, dass die so eine Möchtegern-Emanze ist. Ich bin ja bereit, mich auf eine Emanze einzulassen, aber nicht eine, die das nur macht. Lässt du dir halt mal einen Haufen auf den Bauch setzen, na und? Was lässt du? Lässt dir einfach mal einen Haufen auf den Bauch setzen von ihr, na und? Das hat ja nichts mit Emanze zu tun, wenn sie dir auf den Bauch kackt. Aber es geht mir darum, dass die dann also sowas sagt wie, ich blase ja nur ein, wenn du mir vorher an der Muschi leckst. Und so solche Deals, die gibt's halt nicht. Nee, solche Deals und so, das geht gar nicht. Aber ich würde jetzt wirklich gerne mal wissen, ob Pocho sich von der Frau auf den Bauch hat scheißen lassen. Wenn dann nur aus Versehen, oder? Nee, sag mal jetzt. Nein, hab ich nicht. Warum denn nicht? Bin ich so sicher? Ja, bin ich mir hundertprozentig sicher. Die Intention zu dieser Aussage meinerseits kam durch den Film. Und der Filmtitel heißt im Deutschen nicht noch ein Teenie-Film. Ja, ja, das stimmt, das kenne ich. Das kenne ich. Ja, ja, wobei, das wäre natürlich schon mal was. Würdest du dir auf den Bauch scheißen lassen, Ricky? Das kann jetzt. Ja, von wem ist die Frage? Von Sophia Tomala. Nee, von der nicht. Aber ich kann dir jetzt auch niemand sagen, also ich müsste dann in dieser Situation sein. Bei Miley Cyrus könnte ich mir Tate vorstellen, spontan. Nee, Misha nee, Tate? Nee. Du, Miley Cyrus könnte ich es mir vorstellen. Ja? Von der würde ich, glaube ich, enttäuscht sein, wenn die normal wäre. In solchen Situationen. Ja. Also da verlange ich fast schon, dass die so. Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin mit der in einer Bar und dann sagt die so, und kommst mit zu mir? Sag ich, ja, ich habe eine Frau. Ja gut, dann nicht. Sag ich, ach komm, egal, komm mit. Und dann gehe ich mit und dann sagt die so, zieh dich aus und leg dich hin. Da würde ich mich erstmal ein bisschen schämen, bin ich ganz ehrlich, weil ich nicht genau weiß, was die schon alles gesehen hat untenrum. Ja, also die wird ja schon alles erlebt haben. Mhm. Doppelköpfig und was weiß ich. So, also. Aber ich glaube aber, dass eine Miley Cyrus, auch wenn du denkst, dass sie von deinem Schwanz enttäuscht ist, das einfach so abnickt, weil sie alles halt schon gesehen hat, auch schon wahrscheinlich viele Dinge darunter. Das habe ich nicht gesagt, dass ich denke, sie wäre enttäuscht, aber ich wüsste halt nicht, wie sie damit umgeht. Ja, das ist das ist praktisch die Erwartungshaltung, die ich an ihre Erwartung habe, die würde mich erstmal irritieren wahrscheinlich. So, aber wäre das nicht toll, wenn sie die erfüllt? Ja gut, wenn nicht, ich meine, den Spaß habe ich ja trotzdem. Also ich denke mal, dass wir definitiv so weit kommen, dass wir schon mal rumgeknutscht haben, bevor wir im Bett landen. Das würde mir erstmal reichen. So, würde ich schon mal mit angeben in der nächsten Dieter-Ausgabe, kann ich so sagen. Ja, ja. So, und dann würde sie sich praktisch die Buchse runterziehen und ich würde erstmal sagen, Miley, was machst du denn, Mädchen? Und dann würde die sagen, ich scheiße jetzt auf den Bauch. Und dann würde ich schon kurz so lachen, so und dann würde ich aber sehen, nee, die setzt sich da wirklich gerade hin. Dann würde ich die nochmal fragen, sag mal, ist dein Ernst jetzt oder was? Und dann würde die sagen, ja, das gehört für mich dazu, da werde ich richtig geil, ich scheiße jetzt auf den Bauch. Dann würde ich, glaube ich, schon sagen, ja, gut, ja, okay. Und dann würde ich sie auf den Bauch scheißen lassen. Dann, mir wäre es dann wichtig, also der nächste Schritt, dass sie sagt, sie braucht, die Kacke muss im Bett bleiben. Also das ist Teil von ihr und sie möchte mit allen ihren zur Verfügung stehenden Körpersegmenten mit mir sexuellen Kontakt haben, dann würde ich sagen, nee, hier hört der Spaß auf. Aber wenn ich dann aufs Klo gehen dürfte kurz und das wegmachen könnte, mich kurz waschen könnte, wäre es für mich in Ordnung. Aber nur bei Miley Cyrus jetzt im ersten Moment. Meinst du, diese Frauen, die diesen Fetisch haben, jemanden auf den Bauch zu scheißen, haben ihren Darm so im Griff und kennen ihren Darm so auswendig, dass sie wissen, was da auch rauskommt? Ich glaube, das ist eher andersrum. Ich glaube, der Fetisch geht von den Männern aus, die sich gerne auf den Bauch scheißen lassen. Also ich glaube, das ist häufiger verbreitet, als dass die Frau einen Kick davon bekommt, jemanden auf den Bauch zu scheißen. Das kann natürlich auch sein. Aber in deinem Fall wäre es ja Miley Cyrus. Ja, ich würde es hoffen. Ich würde es hoffen. Aber natürlich habe ich selber genug Erfahrung mit Stuhlgang, dass ich weiß, dass es dann und wann einfach eine Fehleinschätzung gibt. Aber da würde ich einfach drauf hoffen. Und auch hier die Erfahrung, die man über die Jahre gesammelt hat. Es ist eigentlich nie so extrem, dass es direkt da mal rechts und links runterläuft oder so. Also selbst wenn es in einer Kartoffelbrei-Konsistenz ist. Aber ich finde auch. Könnte es mit der Hand noch so zusammenhalten. Wenn das so nussig ist. Ja, klar, das wäre jetzt nicht meine Idealvorstellung, aber du kannst es ja rechts und links mit der Hand so ein bisschen zusammenhalten, sodass es nicht direkt. Aber wenn da so Nüsse mit rauskommen, wo wir wieder beim Thema wären. Ja, du, das würde mich jetzt nicht so stören. Also, dass da Lebensmittel im Code sind, das ist mir ja vorher klar. Ja, ist ja so. Das ist ja, aber ich möchte dann schon. Bei dem maximal unästhetischsten, was wir uns gerade ausmalen, möchte ich dann aber auch schon das maximal ästhetisch unästhetischste haben und ich möchte dann nicht, dass da irgendwie so eine Paprikaschale mit drin ist. Ja, ich möchte das einfach nicht. Es würde mich irritieren. Solche Frauen schon. Essen doch nichts. Also Paprika was mich irritieren ist, würde, erzähl mir nichts. Wenn sie mir zum Beispiel den Mund kacken wollen würde, das wäre für mich unästhetisch. Bauch ist alles okay, Arm oder so. Oder wenn sie sagt, hier, du musst einmal mit dem Finger meinen Kot berühren oder so, dass sie schon aufs Klo geht, das würde ich alles machen. Da hätte ich kein Problem mit. Ja. Dass du mit aufs Klo gehst. Ja, sie muss aufs Klo und sagt, du musst dann aber einmal kurz mit dem Finger in meinen Kot bringen. Das würde ich machen. Aber was suchen würde ich zum Beispiel nicht, wenn sie jetzt sagt, ich habe eine Krone verschluckt und oder so. Das würde ich nicht machen. Also, aber Sieb halten würde ich. Da hätte ich schon wieder kein Problem mit. Du würdest in die Kacke von Miley Cyrus greifen. Ja, aber da würde ich mich auch bei anderen Frauen drauf einlassen. Nee, hör auf. Also ich habe selber schon in meinen Kot gegriffen. Wo soll ich jetzt so großartig ein Unterschied sein. Also das ist Moment. Nicht, das geht mir auch immer oft alles viel zu schnell hier thematisch. Ja. Ich nehme da ja gerne immer Pocho als regelkonform Wichser zur Rate. Pocho, hast du schon mal deine Scheiße gegriffen? Nein. Gut, okay. Das ist immer. Das ist erstmal gut für mich. Das sagt er. Denn auch das mit der ich kacke regelmäßig in die Dusche, das war für mich auch so unglaublich. Ich habe nie gesagt neu. Regelmäßig. So, jetzt bleib mal ruhig. Wann hast du das letzte Mal in deine Kackewurst gegriffen? Das war auf jeden Fall zu WhatsApp-Zeiten. Wann war das? 2015? 2016? Da kann ich mich noch dran erinnern. Da wollte ich die ganze Zeit bei WhatsApp nämlich davon sprechen, dass ich mir nicht sicher war, ob ich Darmkrebs vielleicht haben könnte, weil ich immer so lange abwischen musste. Das war so, jedes Mal, nachdem ich auf dem Klo war, musste ich ewig abwischen und das Klopapier war halt nie komplett weiß. Also ich habe da Minuten auf dem Klo verbracht. Ja. Und hab dann. Hast du auch so viel Scheiß aus Papier? Damals ja. Da wusste ich aber ehrlich gesagt nicht, dass das damit zu tun hat, dass ich zu viel Zucker zu mir nehme. Weil daher kam das. So, nachdem ich, also zumindest bei mir war das der Fall. Aber das hat mich wahnsinnig irritiert und es war immer so ein leaky asshole halt. Also das war auch so eher flüssige Konsistenz. Und vor allem weiß ich noch, dass ich mir dann ab und zu mal Klopapier ins Arschloch gestopft habe, in die Ritze rein und nach einer Dreiviertelstunde nochmal geguckt habe und da war immer Kot dran. Und das hat mich total irritiert. Und das kam durch den Zucker? Ich kann es halt so sagen, dass nachdem ich damit aufgehört habe, in diesen Mengen Zucker und Süßigkeiten zu essen, hatte ich dieses Problem nicht. Und es ist auch jetzt noch so, sobald ich mich extrem gesund ernähre, muss ich mir eigentlich gar nicht mehr abwischen am Hintern. Also das ist wirklich... Das stimmt wirklich. Ja, da gab es dann Zeiten, da habe ich wirklich noch nicht mal versucht, mich abzuwischen. Da wusste ich einfach, okay, ja, passt und dann kannst du direkt die Hose hochziehen. Das hat auch immer funktioniert, glaube ich. Also zumindest hatte ich jetzt nicht irgendwie besonders stinkende Unterhosen oder so. Aber da war es halt so, dass ich mir nicht 100% sicher war, was ist das Rote zum Beispiel? Ja, da ist es jetzt Paprika oder Tomate oder. Und dann habe ich es halt so auseinander gemacht, um zu gucken, ja, ist jetzt nur die Haut von der Paprika oder von der Tomate. Ach, das ist ja krass. Ja, wieso? Das ist ja nicht. Ich esse das ja nicht nochmal. Ich habe es ja nochmal angeguckt und rausgezogen. Ich renne damit ja nicht durch die Wohnung und präsentiere das erstmal. Guck mal, Melli, habe ich rausgezogen. Sondern du fässt es halt kurz an, sodass du weißt. Okay, Glück, es war nur Paprika. Es ist kein Blut, das ist das Wichtigste. Achso, und dazu kam natürlich, dass ich ja damals auch größere Probleme hatte mit Hämorrhoiden und durchaus mal Blut am an der Kacke Klopapier. Am Klopapier hauptsächlich. Ja. das ist ja eben das Entscheidende. Also man muss nicht so viel Angst haben, wenn man ganz, ganz frisches Blut am Klopapier hat. Das ist meistens ein eindeutiges Indiz für Hämorrhoiden. Es ist dann eher kritisch, wenn, sag ich mal, der Darm mit Blut versetzt ist. So, dann sollte man vielleicht eher, aber selbst da kann es auch noch eine geplatzte Hämorrhoide sein. Das ist durchaus möglich. Ja. Aber ist nicht eine Hämorrhoide auch ein Zeichen für Schwäche? Ja, Bindegewebeschwäche ist das, ja, das stimmt schon. Ja, ne? Ja, klar, da muss man sich dann halt auch mal zusammenreißen. Stimmt schon. Ja, da ist ja, gibt es ja die Möglichkeit, wie gesagt, mit so einem Gummi sich das Ding wegschießen zu lassen. Da hat man erstmal eine gewisse Ruhe. Wenn man sich dann einigermaßen normal ernährt, geht's auch. Und meine Devise bei Hämorrhoiden war immer, solange ich es wieder reinschieben kann, ist okay. Also schlimm ist, wenn es draußen bleibt. Das ist die Hämorrhoide? Nicht. Ja, dann wird's übel. Also das Ziel war immer, die wieder reinzuschieben. Da habe ich mir natürlich Faktor Akut auch oft hinten rangeschmiert und so. Aber du bist dann irgendwann, ja, wie sollst du das? Du kannst das nicht einfach, der lacht, der Idiot. Du kannst doch nicht einfach Margarine oder irgendwas nehmen. Du musst ja. Du hast das eingebuttert und dann die Hämorrhoide wieder reingeschoben ins Arschloch. Ja, das war wichtig, weil wenn die draußen war, bist du verreckt an dem Scheiß. Echt? Ich weiß noch, ich war auf Mallorca. Und hatte tierische Hämorrhoidenprobleme. Und meine großartige Idee war, ja, da setze dich die ganze Zeit in Salzwasser. Hilft doch gegen alles. Aber das hatte genau die gegenteilige Wirkung, dass die Hämorrhoide immer aggressiver rauskamen, sodass ich am letzten Urlaubstag tatsächlich Probleme hatte zu laufen. Also ich konnte mich fast nicht mehr richtig bewegen, weil die Hämorrhoide so wehgetan hat beim Laufen. Reibt dann auch zwischen dem Arschbacken wahrscheinlich, ne? Das, so 100% kann ich es gar nicht mehr sagen, aber es war auf jeden Fall wahnsinnig unangenehm. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das Reiben zwischen den Arschbacken war oder ein ständiges Brennen. Es war auch, ist auch ein ewiges Jucken. Das nervt ja auch so, dass du dir ständig im Arschloch rumwühlen musst. Nicht, weil du das Ding nicht richtig sauber gemacht hast, sondern weil halt einfach die Hämorrhoide so sehr juckt. Und das war auch der Moment, wo ich den Entschluss gefasst habe, zum Proktologen zu gehen und ja einfach mal nachgucken zu lassen. Weil das ist natürlich schon eine Überwindung. Also wenn du dich da an so einen Sessel setzt und auf einmal da unten das ist Kopf das ein gynäkologenartiger Sessel? Ja, ja. Und das schreckt dich halt auch ab. Also du gehst halt da. Das nächste ist halt, das ist bei uns hier ist der Proktologe in einem Ärztehaus. Ja. Das heißt, jeder sieht, in welche Tür du gehst. Und das ist auch schon so, ich möchte halt nicht, dass jeder weiß, dass mir jetzt gleich ins Arschloch geguckt wird, aber es wusste letzten Endes natürlich dann jeder, der mich da gesehen hat. Und dann sitzt du in dem Stuhl und dann hast du ja immer so noch eine Viertelstunde Zeit, bis endlich der Arzt kommt und dann fragt man sich auch, wer saß hier schon alles? Weißt du, das ist ja auch nochmal sowas. Das wird doch desinfiziert. Ja, ist ja egal, es ist ja trotzdem, ich glaube, dass von jedem Menschen der Geist auch irgendwie zurückbleibt in solchen Aber was ich gerade noch fragen wollte, als du diese sehr ausgeprägte, ausgestülpte Hämorrhoide hattest. Ja. Wir hatten ja vor vielen Jahren, das war wahrscheinlich auch 2015, 2016 rum, das große Thema, wie wir uns das Arschloch rasieren. Ja. War das da? Habe ich auch damals ein Bild gepostet, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja. Habe ich auf Twitter damals gepostet. Mit Hämorrhoide den Arsch rasieren. Nee, das war da komplett tabu. Also da war ja selbst einfach eine normale Berührung war ja da schon schwierig. Da war es auch oft so, dass ich nach dem Kacken gar nicht gewischt habe, sondern wirklich direkt in die Dusche gegangen bin und das einfach nur abgespült habe da hinten. Weil es halt weh tat. Also es tat halt dann wirklich auch weh, wenn du da mit dem Klopapier drüber bist. Und da habe ich einfach so einen Massagestrahl auf volle Pulle gedreht und mir da unten bestimmt eine Dreiviertelstunde das Ding weggepratzelt. So lange, bis ich einfach das Gefühl, da habe ich mir auch oft einen Spiegel rangehalten, sodass ich halt mir sicher sein konnte, dass es... Ach echt? Ja, ich habe mich dann oft vor so einen Spiegel gesetzt, das weiß ich noch, den haben wir aber inzwischen weggeschmissen. Das war so ein runder Spiegel, der vergrößert hat. Und da habe ich dann immer die Hämorrhoide gesucht, die ein bisschen aussah wie so ein, ich sag mal, wie so ein Schweineauge, weil das auch in der Mitte so einen kleinen Punkt hatte. Ja, es war halt so. Sah ein bisschen, da lacht er wieder, wie so ein Schweineauge aus. Und da habe ich mir immer gedacht, wenn ich jetzt ein Piercing durch den Damm hätte, dann wäre das doch meine Steckdosennase. Ja. Und, ja. Man kommt aber auf so Gedanken. Naja, klar. Ja. Der Humor. Voccio, bist du noch da? Der hat bestimmt schon wieder auf Twitch abgeschaltet. Nee, läuft. Ja, aber das sind, weißt du, Poccio, da denkst du manchmal drüber nach und denkst dir so, was ist denn hier los? Das sind aber wirklich ganz normale Dinge. Es redet nur nicht jeder öffentlich darüber, aber ich finde, das sollte normal sein, weil es ist nichts Schlimmes. Es gehört einfach dazu. Das ist wie, dass man sich jeden Tag einen runterholt, sobald hier sturmfrei ist. Das gehört einfach dazu. Ich creme jetzt übrigens gerade die Hand ein. Mit der Creme, mit der ich mir vor einer Stunde noch ordentlich eingekeult habe. Was? Ja, genau so, wie ich es gesagt habe. So. Jetzt ist die Creme. Machst du das? Hast du das eigentlich schon mal im Truck gemacht? Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja. Aber jetzt schon ewig nicht mehr. Das ist so erniedrigend. Also, das ist für mich persönlich wahnsinnig erniedrigend, weil du musst ja da die Vorhänge zuziehen. Dann hast du da diese scheiß Handy in der Hand, so, da musst du so immer so irgendwie auf halb acht halten. Ja. Der Sitz geht nicht ganz in Liegeposition. Ach, du hast in deinem Truck keine Liege hinten dran. Doch, aber das ist ja noch, da muss dahinter klettern und so, also das geht gar nicht. Nee. Wenn dann Sitz nach hinten und Kamera, beziehungsweise Kamera halte ich natürlich nicht, sondern das Handy. Und dann geht, aber da, ich habe mich dann komplett mit Tempo zugekleistert, sodass es nicht überall hinspritzt. Ja, ist halt, du kannst ja nicht so genau putzen danach. Du kannst ja nicht einfach aussteigen und dann mal sauber machen. Also, du musst ja wirklich alles in dieser Kabine da vorher verrichten, ja. Ja, und das muss dann auch sitzen, weil wenn du jetzt, sag mal, morgens, ich habe das manchmal so morgens um 6 oder so gemacht, wenn der Kunde noch nicht da war, wenn du dann praktisch den ganzen Tag mit so einer vollgewichsten Unterhose rumrennen musst, das ist ja auch kein schönes Gefühl, gerade im Sommer. Da fällt mir ein, ich habe es wirklich auch oft nicht, aber ab und zu im Sommer gemacht und dann schwitzt du außer ekelhaft. Und dann weicht wahrscheinlich der Sperma, der eingetrocknet war, in der Boxershort wieder auf. Ja, Gott sei Dank kam's bei mir nie so weit, weil ich einfach genügend Tempos dann immer zur Hand hatte. Aber eine Wechselboxershort hast du immer mit? Nee, also dann lieber gar keine. Also im schlimmsten Fall ziehe ich die aus. Aber das hatte ich jetzt noch. Also einmal halt, wo ich Dünnpfiff bekommen habe. Das war. Also eingekackt? Nein, da habe ich. Auf dem Bock? Nee. Das Schlimmste war mal, ich hatte doch mal diesen Virus, als ich in Südtirol war. Ja. Durch rohe Milch irgendwie so ein Virus eingefangen. Kurz vor EHEC. Ich glaube, so heißt der auch. Kurz vor EHEC. Ich glaube, die medizinische Beschreibung dieses Virus. Und da war es halt wirklich so, das kam und dann war kein Halten mehr. Und ich mache halt ungern krank, deswegen habe ich mir gedacht, ach, mit dem Keim rennst du einfach komplett durch Baden-Württemberg durch. Und bin dann wirklich von Mercedes-Klo zu Mercedes-Klo gegangen und habe da immer ordentlich einen reingekübelt. Und ich weiß auch, dass in Ulm es wirklich, also da war es 3:12, kann ich das sagen. Also da war ich mir eigentlich sicher, dass es schon zu spät ist. Und dann hat mich kurz vorm Klo auch noch der eine Typ, also so ein Typ halt angehalten und gesagt, Mensch, und wie geht's? Und so. Und ich musste wirklich dann sagen, nee, weil dann bin ich aufs Klo gerannt. Und das hat er dann auch definitiv gehört, wie dann auf einmal hinten der Kalaschnikow angeworfen wurde. Das ging gar nicht anders. Also da habe ich mich selbst erschrocken. Also, ja. Das sind halt so Dinge, damit musst du klarkommen. Aber das im Führerhaus ein Kreuz, das ist, denke ich mal, gang und gäbe. Ja, okay. Ja. Ich meine, wo sollst machst du denn wenigstens? Was? Wo sollst du sonst machen? Ich meine, auf Arbeit machen das ja auch manche im Büro oder auf dem Klo von dem Büro oder so. Pocho, wie sieht das bei dir aus? Ich habe sogar schon mal auf der Baustellentoilette gemacht. Was jetzt auch ist. Ich war ein Jahr lang mit meiner Azubine zusammen. Ende der Story. Na, das fängt sie doch gerade erst an. Ja. Nee, das reicht doch, oder? Wann hast du dir das letzte Mal auf der Arbeit richtig schön einen weggewemst? Nee, das nicht. Da habe ich keine Zeit für, Entschuldigung. Also ich mache, wenn ich 11 Stunden Arbeit gehe, mache ich 45 Minuten Pause. Heißt bei mir dreimal eine Viertelstunde, heißt bei mir dreimal drei Zigaretten. Nee, schaue ich nicht. Ich habe mal versucht, Belly auf einer Türtheke zu bumsen im Kino. Das ist aber auch gescheitert. Ja. Das war blöd, weil du wusstest auch nicht, wenn jemand reinkommt. Das war so ein längerer Gang. Und im Endeffekt, wenn jemand die Tür aufgemacht hätte, hätte er uns sofort gesehen. Und das war so eine, damit, also das hat mich jetzt nicht so erregt, muss ich sagen. Es gibt ja Leute, die fahren ja da voll drauf ab auf solche Situationen. Mich hat das eher gehemmt. Also, nee, nicht gehemmt, also es war nicht so, dass es da nichts ging, aber ich konnte, das war einfach nicht schön, so kann man sagen. Es war einfach unangenehm, weil ich immer damit gerechnet habe, dass jetzt gleich jemand die Tür aufmacht. Und das wäre mir, glaube ich, sehr peinlich gewesen in dem Moment. Man kann da nicht abschalten, ne? Nee, das geht gar nicht. Hirn aus geht in dem Moment. Also für mich ging das nicht. Vielleicht liegt es auch an der Partnerin. Das kann natürlich auch sein. Wenn du einfach so eine Crazy-Fick-Nummer hast, dann kann das funktionieren. Aber ja, wollte ich gerade sagen. Danke. Bei so einer ernst gemeinten Partnerschaft kann es auch mal, ja. Also es ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert hat, sondern es war einfach wirklich so dieses, nee, hier, das passt nicht. Das stimmt der Ort und die Zeit, die stimmen gerade nicht. Ich hatte auch immer ein Problem im Auto. Also, das war mir auch nicht so richtig recht. Ja. Also im Auto ficken oder? Ficken, ja. Ja, das finde ich ist okay, aber ficken, nee. Ja, ich finde ficken im Auto finde ich auch unglaublich weiß ich nicht, das ist, dann stößt du dich da und dann musst du aufpassen, dass du nicht da was dreckig machst. Nee, das ist. Aber gut, dass du das sagst, weil ich dachte, ja, das hat bei mir immer mit der Größe zu tun. Also jetzt meiner Körpergröße. Ja, nee. Ich find's auch scheiße. Und jetzt, was sagst du jetzt? Hat nichts mit der Körpergröße zu tun. Du hast auch einen Smart. Also da stimmt ja, die Proportion. Nee, ich rede ja jetzt nicht vom Smart. Ich habe ja auch mal ein Calibra gefahren oder sowas. Da war schon Platz drin. Ja, okay. Nee, also das habe ich auch noch nicht so richtig nachvollziehen können, was da der große Reiz dran ist. Aber das kommt vielleicht auch eher durch Filme zustande, dass wir immer dachten, ja, das musst du unbedingt mal gemacht haben im Auto und so. Auch dieses Thema im Flugzeug. Da haben wir beide uns auch mal Gedanken drüber gemacht, Melli und ich, ob wir das jetzt mal durchziehen sollten oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, was ganz. Also, okay, wenn es dich völlig überkommt, mach's halt, aber das ist jetzt natürlich dämlich. Also. Ja, wenn man da so wie so zwei kleine Schulkinder gemeinsam auf die Toilette verschwindet oder auch gemeinsam wieder rauskommt, das ist immer sehr eher peinlich, als dass man sich denkt, oh, die beiden haben es echt gemacht. Ja, also ich glaube, das kommt auch eher durch irgendwelche Prominente, die das erzählen und dann in der ersten Klasse dann vielleicht auch eher mal ja das Glück haben, dass jetzt nicht jeder sieht, wenn du aufs Klo gehst oder man hat vielleicht sogar eine Toilette, die man sich nur mit 3-4 Leuten teilt. Aber ich denke mal, weiß nicht, bei so einem Mallorca-Flug danach ins vollgeschissene Scheißhaus reinzurennen und danach verstrubbelt wieder rauszukommen, ja, das ist also jetzt nicht unbedingt auf meiner Bucketlist ganz oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Bukake-List in dem Fall. Ja, würde dich das mal reizen, bei so einer Bukake-Party mitzumachen? Nee, wenn ich sowas immer sehe, ich weiß nicht, ob ich da unglaubliches Pech habe oder dass es einfach so ist. Alle Männer, die ich da drum immer sehe, die röcheln und grunzen immer so. Und das Schlimmste ist ja, wenn einer noch so einen Bauch hat und dann so ein Netzoberteil über hat. Oh. Das zerstört bei mir absolut alles. Brisco-Schneier. Brisco-Schneier. Ja, das ist das Schlimmste. Und ich habe noch nie gesehen, wo einfach so 6 geile, normal aussehende Typen da irgendeine Alten ins Gesicht wichsen. Habe ich noch nie gesehen. Da ist immer ein, zwei das oder so dabei mit einer komischen Maske oder mit so Titten. Und diese Hundemasken finde ich auch so dumm bei Männern. Was ist denn das? Ist das jetzt neu irgendwie? Nee, das sind schon immer, gab schon immer solche Idioten. Aber das, selbst wenn es geil aussehende Männer sind, das ist, glaube ich, für uns das große Problem. Also für mich ist es auf jeden Fall das große Problem, dass mich das genau abstößt, dass ich halt eben rein hetero bin und ja, einfach, dass mich eher hemmt, wenn da andere Männer um mich herumstehen. Das geht vielleicht mit ein, zwei Männern, wenn die da rumstehen, aber wenn da wirklich so eine Bukake-Party ist, wo dann 25 Leute sich am besten noch anstellen und schon eine Viertelstunde sich selber einklopfen, um dann im richtigen Moment da einen ablümmeln zu können, nee, das würde mich auch maximal abschrecken. Also, und dann sind natürlich da auch wirklich nie irgendwelche Prachtexemplare am Start. Die sind natürlich Weiber. Die Typen sind ja immer so Freaks eigentlich. So. Ja, ja. Und das kommt noch mit dazu. Die Weiber, da gibt's dann schon ab und zu, finde ich, welche, wo man sich echt fragt, warum denn du, um Gottes Willen, du siehst so süß aus. Aber ja, ist halt für die irgendwie so das Ding. Also für manche natürlich. Wie findest du diese, Potscher, da kann ich dich auch mal mit einbeziehen in die Diskussion. Da hast du bestimmt auch schon mal gesehen, diese Strandfick-Partys, dass da so eine steht und 25 Männer stehen drumrum und die lutscht mal an jedem Schwanz und hält mal jeden irgendwie kurz da die Stange und so. Wie findet ihr sowas? Ähnlich? Brauche ich nicht. Ist das jetzt sowas Besonderes? Ist jetzt nicht so, was auf meiner To-Do-Liste ganz oben steht. Ganz ehrlich, da habe ich andere Sachen früher erlebt, die weitaus extremer sind als das, was du gerade beschrieben hast. Und da hast ich glaube, ihm geht es da nicht ums Extreme, sondern... Also ich kenne das jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was du jetzt genau meinst. Erstmal möchte ich von Pocho wissen, was er da erlebt hat, was er extrem war. Nee. Wieso nicht? Das ist was für Dieter 50. Dieter 50 vielleicht. Nee, ja. Aber ich muss jetzt mal kurz noch was wegen Dieter 50 sagen, bevor wir auf... Gibt's ja. Noch nicht. Noch gibt's ihn noch lange nicht. Ach so. Stimmt. Bevor wir das Thema nochmal vertiefen, was Pocho jetzt für Sachen in seiner Jugend gemacht hat, ich möchte... Und Ricky, du musst mich da wirklich auch vor mir. Du musst mich wirklich auch einmal unterstützen im Leben. Naja, gut. Ich möchte, dass Pocho mal Alkohol trinkt. Ja, gut, da kann ich, aber das ist doof. Moment, ich trinke mal gerade aus meiner Flasche, Moment. Aber wenn du das nicht möchtest, ich meine, das ist ja, oh, das ist so gemein, ich hätte so gern auch was. Ich habe nur aus meiner Flasche getrunken. Pocho, ich weiß, du sagst immer wieder, du sollst lieber nicht öffentlich darüber sprechen und so. Ja, aber gibt's denn nicht irgendeine Idee? Flaschenpost oder ich weiß es nicht. Wenn du es innen reinschmeißt und wenn das eine Runde rum dann vielleicht wieder hier ankommt oder so. Nee, meinst du nicht. Ich hoffe, dass ich beim Tweetpass hier in Stuttgart irgendwann mal jemanden ganz mutig drauf anspreche und sage, sag mal, konsumierst du Cannabis? Drogenfahnder! Ja, Basar. Ich habe dir gerade meine Sprachnachricht geschickt, Ricky. Ja, ist angekommen, kann ich schon sagen. Ja, das ist gut, dass du die 5 Sekunden mal abhörst, mal bei, vielleicht nicht jetzt. Ach so, okay, dann höre ich sie vielleicht nicht jetzt ab. Meinst nee. Ja gut, dann lasse ich das. Nee. Also, aber Pocho, ja. Was meinst du denn für Strandpartys? Nee, der Ricky hat von Strandpartys. Das sind ja Gangbang-Partys so auf der Art hin. Eine oder höchstens 2 Tussis und 30 Männer oder sowas. Nee, meistens ist es eine, die sitzt halt dann so im am Strand rum. Ich suche das jetzt mal. Ja, dann kommt halt, dann kommen halt so Typen, die stehen drum rum und meistens bläst sie da gerade irgendeinem Typen ein. Und dann ziehen die einfach sich die Hose runter und fangen sich so an, so einen so wegzuschieben und dann. Klar, das passiert ja an jedem Strand, an dem man so. Nein, das sind so extra Pornostrände sind. Also ja, Pornostrand. Dann gehen die immer so hin und schieben so den Pimmel ihr entgegen. Das gehört irgendwie alles dazu. Also die Initiative geht immer von den Männern aus und dann feste mal so ein Ding an und dann meistens kommt dann irgendwie noch so ein eher dicker 50-Jähriger, so der von hinten einfach mal die Brust anfasst von der Frau, aber sich so lang weiter einen runterholt. Ja, und dann kommt einer schon und wichst der ins Gesicht, aber die macht trotzdem bei dem anderen weiter. Das ist mir schon ein paar Mal untergekommen. Auf das habe ich noch nicht gesehen. Motiv. Nee. Hey, guckt doch viel zu wenig Pornos, glaube ich, inzwischen. Gibt's zu wenig Pornos? Nee, ihr guckt, glaubt zu wenig. Ich glaube auch, ja. Wie viel Pornominuten bekommt ihr denn so in der Woche zusammen? Also den meisten Content, den ich bekomme, ist durch irgendwelche WhatsApp-Gruppen. Das meine ich nicht. Du meinst aktive Porno-Beteiligung. Dass du selber dir was anguckst, um dir dann einen runterzuholen. Boah, Minuten. Ja, hast du da eine Zahl, Pocho? Pro Woche hast du doch keine Stunde Pornos in der Woche. Pro Woche hast du doch. In der Woche, ja. Ja, pro Woche würde ich sagen, kommt er mit einer Stunde hin. Aber in. Aber du guckst auch nur, du guckst auch nur, solange du dir einen runterholst. Also du guckst ja nicht. Ja, ich guck mir den nicht zu Ende an. Manchmal gucke ich noch zu Ende. Nein, also, manchmal guck ich noch zu Ende. Nicht zu Ende. Das ist ja das Gute. Da gibt's kein Kuscheln nach. Danach wird weggeklickt. Ich bin auch danach kein. Es kotzt mich auch jetzt. Okay, jetzt offen. Es kotzt mich auch an, wenn ich danach noch einen Tab offen habe, wo irgendeine Scheiße mir vorgeschlagen wird, dann ich auf der und der Seite noch eine viel geilere Fotze finde oder irgendwas. Also ja, das hast du gerade gesagt, Pocho. Ich habe da. Das ist ja wirklich ekelhaft. Und das noch offen habe danach. Nein, wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Das ist. Ja, der muss auch immer Seite. Das ist keine Frau. Ich nehme immer also sind für dich diese Videos nur Mittel zum Zweck, wo ich gerade dein Vokabular da höre? Das ist in der Tat richtig, ja. Und dass das eventuell Kunst und Kulturgut sein kann, das auf die Idee bist du noch nie gekommen. Das mag sein, aber nichtsdestotrotz erfüllt sie dann auch den Zweck. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass das inzwischen wirklich so zum sinnlosen Wegkonsumieren alles. Na ja, gut, das Angebot ist halt riesig groß mittlerweile. Ne? Das macht halt auch so. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern bei der Bundeswehr, als ich beim Bund war, dass es da Leute gab, die PCs hatten, die eine ganz kleine Festplatte hatten, aber auf der schon mehrere Pornofilme waren, die dann durch die Gegend gereicht wurden. Weil ich kann mich an Zeiten erinnern, da bin ich mit der Bildzeitung aufs Bauarbeiterklo gegangen. Ja. Weil die vorne drauf waren. Ja, hat gereicht. Ja. Ja. Hat gereicht. Ich habe Frühstücksfernsehen angemacht. Ich war immer Marlene Lufen geil. Oh, ich habe das oft 14 Uhr gemacht bei Arabella oder wie hieß die danach kam? Britt oder so? Blonde. Britt? Birte Karalus. Birte Karalus kann auch sein. Und ich fand auch Bärbel Schäfer immer irgendwie. Die hatte auch. Nee, so die fand ich immer zu knittrig. Und die hatte, glaube ich, so ein Lederteint. Ja, da habe ich einen Hang zu. Zu Lederteints? Ja, ich finde ja auch zum Beispiel, die bei den Tagesthemen das Wetter ansagt, finde ich auch eine richtig scharfe Biene. Scharfe Biene habe ich auch, glaube ich, das 1997 das letzte Mal gehört. Ja. Tagesthemen, wie heißt denn die nochmal? Also da kann ich mich noch nicht mal auf den Namen konzentrieren. Natürlich, wenn ich ihn jetzt lese, dann weiß ich es direkt. Wetter-Tagesthemen, damit ihr die alle auch mal googeln könnt. Ich gucke hier gerade mal durch die Kategorien bei X-Hamster. Die hat immer eine riesen Brust. Und auch so ordentliche Kurven. Claudia Kleinart heißt die. Das glaube ich von Kevin Kühnert, die Mutter. Claudia Kleinert, das ist schon, die ist schon, die kommt schon daher, so sag ich jetzt. Eieieiei. Hast du gegoogelt? Ja. Und die ist hässlich, oder was? Nein, nicht hässlich, aber ist jetzt was auch nichts, denn? Wo ich sagen würde. Bitte. Claudia Kleinert, da würdest du nicht sagen, Mensch. Nee, ich Claudia, also blonde Frauen gehen bei mir nicht mehr. Ja gut, das welche ist Frau? Blonde Frauen, hat er gesagt, gehen bei ihm nicht mehr. Ich gucke jetzt mal Claudia Kleinert. Ja, aber nicht das erste Bild, das sehe ich auch gerade. Obwohl, wenn du auf Bildersuche gehst, sind die eigentlich alle ganz in Ordnung. Mit C, Claudia? Ja, ja. Ja, mit Duden steht, dass beide Schreibweisen richtig sind. Ich sehe von ihr gerade ein altes Bild, da sieht sie echt ein bisschen merkwürdig aus. Das stimmt. Aber so, da gibt es ein Bild. Mhm. Ja, du... Es ist auch so eher die Kategorie, du liegst unter einer Glasscheibe und sie kackt auf einen Teller drauf, ne? Nee. Doch, das ist auch so ein bisschen hier wie deine, die dich mit einer Kippe im Mund wegknallt. Ja. Ja gut, Karin Majoska, du hast schon so einen Hang zum. Aber Karin Majoska ist wirklich, das ist diese Eloquenz, die mich da wahnsinnig macht. Und auch ihre Optik. Ich mag sie auch, wie sie aussieht und so. Aber die Claudia Kleinert, auch wenn, Ricky, ich muss ja dir auch oft zur Seite springen bei unserem Frauengeschmack. Ja. Da muss ich sagen, würde man natürlich, um da jetzt mal so ein bisschen mal auch ein bisschen Niveau hier in die Diskussion reinzukriegen. Aber ist jetzt nicht so. Na, ich sag doch nicht, dass das eine Traumfrau ist. Ich meine aber einfach nur, dass die ist schon nicht schlecht, so finde ich. Das ist nichts gegen Poggio Stella Ruga oder wie die heißt, die von Pavelka. Oh, ich muss ganz dringend, also jetzt müsste man entweder einen Schluss finden oder eine Pause. Muss scheißen? Ja. Ich glaube aber, schöner wird's auch nicht mehr. Nee, schöner macht's bestimmt nicht mehr. Poggio, ja. Ja. Kannst kaum abwarten, bis er auflegen kann. Guck mal, der Poggio schießt dann auch immer so kleine Snippets raus. Ja. In meiner Jugend und früher, Da hab ich am Strand alle weggeknallt. Nee, aber dann, wenn man mal wirklich hier über Claudia Kleinert redet, wie wir da eine Bukake-Party machen. Genau, früher hieß er immer Bukake-Poggio am Ostseestrand. Und jetzt? Am Ostseestrand ist auch geil. Bukake-Poggio. Und Dortgart, Marx. Bukake-Poggio am Ostseestrand. Ich glaube, so heißt die Sendung. Nee, Hansi, Fick. Jetzt krieg. Nee. Ich habe Fick, Hits weg, habe ich noch als Möglichkeit. Irgendwann hatte ich auch noch. Ich wollte euch noch meine Theorie über Panda-Bären erzählen, aber was mache ich nächste Woche? Oh Gott sei Dank. Ihr wisst, dass die im Handstand pinkeln? Das wisst ihr, wa? Panda-Bären? Ist kein Scheiß. Panda-Bären. Ja, ich mach das ja auch. Pinkeln im Handstand, damit sie den Baum höher anpissen können, sodass die dann darauf folgenden Männchen denken, Alter, das ist ja ein großer Panda-Bär. Deswegen pinkeln die im Handstand. Ist kein Scheiß. Aber es hat sich doch keiner gedacht, oh, der Panda kann auch im Stehen auf dem Handstand pinkeln. Wir haben ja ein Kurzzeitgedächtnis. Googelt Panda Handstand pinkeln. Mach Panda, solange halte ich es auch noch an. Handstand, es reicht schon, Pi wahrscheinlich. Handstand, Pi. Pandas pinkeln, also wahrscheinlich nicht immer, aber des Häufigeren im Handstand. Damit sie höher kommen. Den ja, habe ich. Im Handstand pinkelnde Panda-Bären sieht man da. Habt ihr wieder was gelernt? Gott sei Dank. Gut. Danke, Ricky, danke. Bitte. Bukake-Poggio nennen wir die jetzt? Am Ostseestrand? Nein. Bukake-Poggio am Ostseestrand, das klingt der wie Poggio 70er Jahre. Der aber auch hier die Sendungstitel ab, noch und nöcher. Poggio, aber kannst du mir bitte versprechen? Am 9.3. zu 50 Jahre Dieter. Ja. Kannst du dir einen Schorndreh aufmachen? Ja, okay. Versprichst du mir das? Ja, okay. Kannst du dir einen Schornstein? Nee, einen Schorndreh mache ich mir auch. Okay, dann hole ich eine große auf. Und Ricky, kannst du mir versprechen, dass jetzt du ein Auge darauf hast, dass deine Frau kein Leitbier kauft? Das habe ich mir das letzte Mal bestellt, das alkoholfreie. Dann gibst du mir das Versprechen, dass deine Frau ein Auge darauf hält, dass du dir kein Leitbier holst? Am Ostseestrand. Moment. Nein, ich will die Titel nicht. Aber ich? Ja, Poggio 2-3. Also da, Moment mal, 2-1, so ist es richtig. Ja, zählen fällt schon schwer um die Uhrzeit, das ist richtig. Ja. Ja, natürlich, ich werde vielleicht einen Wein trinken an dem Abend. Wein. Aber jetzt gehe ich nach Hause. Ja. Hör dir mal die Sprachnachricht an, vielleicht können wir dann dir auch noch anderweitig helfen. Ey, bis dann. Dieter stand für, sage ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.